Bisher habe ich dir wenig über Apollonio Toro erzählt, den unvergesslichen Torito, der eine Würdigung verdient, weil er mein Leben über viele Jahre und auch noch nach seinem Tod begleitet hat. Ich nehme an, er war mit irgendwelchen genetischen Besonderheiten geboren. Jedenfalls sah er aus wie niemand sonst. Das fing schon damit an, dass er, verglichen mit den früher eher kompakten Menschen hierzulande, ein Riese war. Inzwischen wäre das anders. Die jüngeren Generationen sind ja einen Kopf größer als ihre Großeltern. Wegen seiner kolossalen Ausmaße bewegte er sich langsam wie ein Dickhäuter und wirkte dadurch noch grober und bedrohlicher. Dabei war er die Duldsamkeit in Person. Er hätte mit bloßen Händen einen Puma erwürgen können. Doch wenn er verhöhnt wurde, was bisweilen geschah, wehrte er sich nicht. Ganz als wäre er sich seiner Kraft vollständig bewusst und wollte sie auf keinen Fall gegen andere einsetzen. Seine Stirn war niedrig, seine kleinen Augen saßen tief in den Höhlen, seine Kinnlade war ausgeprägt und sein Mund immer leicht geöffnet. Einmal umringten ihn auf dem Markt ein paar Jungs in sicherem Abstand, verspotteten ihn lautstark als »Affe Trottel« und warfen Steine nach ihm. Mit einer Platzwunde an der Braue und Blut im Gesicht ließ Torito das über sich ergehen, ohne sich zu schützen. Es war bereits ein kleiner Ring aus Schaulustigen entstanden, als Onkel Bruno von dem Aufruhr alarmiert dazukam und den Angreifern wütend entgegentrat. »Der Gorilla hat uns angegriffen, den muss man einsperren«, kreischten sie, wichen aber zurück und zogen endlich unter Beschimpfungen ab. Ich sehe Torito noch auf seiner Bank sitzen. Stühle waren ihm zu schmal und er saß dort etwas entfernt vom Ofen, weil ihm schnell heiß wurde, und schnitzte kleine Holztiere für die Kinder, die wegen Facundas Keksen zu uns kamen. Dieselben Kinder, die sich am Anfang vor ihm gefürchtet hatten, liefen ihm bald überall hin nach. Wir Frauen schliefen im Haus, aber er brauchte viel frische Luft. Und wenn es nicht zu sehr regnete, legte er sich mit seiner Decke unter das Vordach. Wir behaupteten, er würde mit einem offenen Auge schlafen, immer wachsam. Unzählige Male endete ich in seinen Armen, wenn ein schlimmer Traum mich geweckt hatte. Torito hörte mich schreien, war als erster bei mir, wiegte mich wie ein kleines Kind und sang leise dazu: »Schlaf, Kindchen, schlaf ein. Der Kuckuck ist fort und kommt nicht herein.« Auf dem Land fand Torito seinen Platz in der Welt. Ich glaube, er verstand die Sprache der Tiere und der Pflanzen. Er konnte ein wildes Pferd beruhigen, indem er ihm leise zuredete, und regte mit seiner Mundharmonika die Saat zum Keimen an. Er sagte Wetterumschwünge voraus, lange bevor Onkel Bruno die ersten Anzeichen wahrnahm. Aus dem unbeholfenen schweren Hünen, der er in der Stadt gewesen war, wurde in der Natur ein empfindsames Geschöpf mit feinem Gespür für die Umgebung und die Gefühlslage der Menschen. Immer mal wieder verschwand er. Wir wussten, dass er aufbrechen würde, weil er dafür seine Stiefel neu besohlte, eine Axt einpackte, sein Jagd- und sein Klappmesser, die Angelrute, Material für seine Fallen und den Proviant, den Facunda ihm mitgab, die ihn mit der gleichen grummligen und herrischen Zuneigung behandelte wie Onkel Bruno. Torito rollte alles in eine Decke, hängte sich den Packen schräg über den Rücken und band ihn sich mit Riemen vor der Brust zusammen. Er verabschiedete sich ohne viele Worte und brach zu Fuß auf. Reiten wollte er nie. Er sagte, er sei zu schwer für den Rücken eines Pferdes oder Maultiers. Wochenlang blieb er fort und kehrte dann dünn zurück. bärtig, sonnenverbrannt und glücklich. Auf unsere Frage, was er gemacht hatte, bekamen wir stets die gleiche Antwort: Kennenlernen. Das Wort schloss die undurchdringlichen kalten Regenwälder ein, die Vulkane und Gipfel der Kordillere, die Felsstürze und die steilen Pfade über die grüne Grenze, die reißenden Flüsse, die gischtweißen Wasserfälle, die verborgen zwischen den Felsen liegenden Gumpen. Er meinte damit aber auch die Menschen dieser Gegend, die jeden Stein und jeden Baum kannten, Hirten und Jäger und die Indigenen, die ihn achteten und ihn wegen seiner Körpergröße Futschan nannten. Ihnen galt Torito nicht als Idiot, sondern als weiser Koloss. Der Herbst neigte sich, als an einem Samstag ein Arbeiter von einem nahegelegenen Gut, der mich beim Rodeo gesehen hatte, zu den Rivas kam, weil er angeblich ein paar Schweine kaufen wollte. Ich ahnte nicht, dass ich der eigentliche Grund war. Ich erinnere mich an einen schlecht rasierten Mann, der uns im Befehlston und reichlich arrogant von seinem Pferd herab ansprach. Die Ferkel waren noch zu klein zum Verkaufen. Onkel Bruno sagte, er solle in 2 Monaten wiederkommen. Aber weil der Mann ihn in ein Gespräch verwickelte, bat Onkel Bruno ihn schließlich auf eine Erfrischung ins Haus. Ich brachte ihnen Apfelchicha und wollte dann gehen. Aber der Mann hielt mich mit einem Schnalzen zurück, als wäre ich ein Hund. »Wo willst du denn hin, meine Hübsche?« sagte er. Onkel Bruno stand auf, eher überrascht als verärgert, weil wir solche Unverschämtheiten nicht gewöhnt waren, und bat mich, nach meiner Mutter zu sehen, während er den Unbekannten irgendwie los wurde. Am Nachmittag war ich mit dem wöchentlichen Bad an der Reihe. Dafür entzündeten Facunda und Torito im Badeschuppen ein Feuer und machten in einem riesigen Kessel Wasser heiß, das sie dann in den Holzbottich gossen. Torito ließ das Segeltuch vor dem Türloch herab und verschwand, während Facunda mir half, meine Haare zu waschen und mich am ganzen Körper abrubbelte, bis ich rosa war und glänzte. Es dunkelte schon, als ich mich von Facunda verabschiedete und im Nachthemd mit einer dicken Jacke darüber zu unserem Haus ging, um dort mit meinen Tanten die Tasse mit Brühe und die Käsebrote zu essen, aus denen unser Abendbrot für gewöhnlich bestand. Plötzlich hörte ich wieder das Schnalzen, das dieser Mann ein paar Stunden zuvor von sich gegeben hatte, und bevor ich reagieren konnte, stand das schon vor mir. »Wo willst du hin, meine Hübsche?« sagte er wieder in seinem anmaßenden Ton. Auch auf ein paar Schritte Entfernung war zu riechen, dass er getrunken hatte. Keine Ahnung, was er sich vorstellte. Vielleicht dachte er, ich sei eine Magd der Rivas. Er könnte sich einfach bedienen, ohne dass es jemand kümmerte. Ich versuchte eilig zum Haus zu kommen, aber er schnitt mir den Weg ab und war im nächsten Moment über mir, packte mich mit der einen Hand am Hals und hielt mir mit der anderen den Mund zu. »Wenn du schreist, bist du tot. Ich habe ein Messer«, knurrte er, die Wörter zermalmend, und rammte mir sein Knie in den Bauch, dass ich mich krümmte. Er schleifte mich zu meinem Vogelbauer, öffnete mit einem Fußtritt die Tür und zerrte mich in die stockdunkle Hütte. Der Vogelbauer war nah beim Haus. Wenn ich geschrien hätte, hätte mich jemand gehört, aber die Angst hinderte mich am Nachdenken. Er stieß mich auf den Boden, ohne mich loszulassen. Ich vermute, dass Torito, als ich so lange brauchte, um ins Haus zu kommen, hinausging, um mich zu suchen, und er muss etwas gehört haben, denn er trat in den Vogelbauer, bekam den Mann mit seinen Pranken zu fassen und zog ihn weg von mir. Das jedenfalls erzählten mir meine Tanten. Und auch, dass Torito ihn bis zum Ausgang von Santa Clara schleifte, ihn dort wie einen Sack Kartoffeln mitten auf den Weg warf und ihm zum Abschied noch einen kräftigen Tritt verpasste. Die Polizisten kamen 2 Tage später, um die Leute im Umkreis zu befragen. Angler hatten 2 Kilometer weiter im Schilf am Flussufer die Leiche eines gewissen Pascual Frere gefunden, Verwalter auf dem Nachbargut, dem der Moros. Er war leicht zu identifizieren. Man kannte ihn in der Gegend. Er war berüchtigt, weil er soff und oft Streit suchte und war mehr als einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Vermutung lag nahe, dass Frere im Suff ertrunken war, aber er hatte Verletzungen am Hals. Die Polizisten fanden nichts heraus, betrieben ihre Nachforschungen auch ohne großen Ehrgeiz und waren schnell wieder fort. Wer Torito angeschwärzt hat? Das werde ich nie erfahren. So wenig, wie ich je wissen werde, ob er für den Tod dieses Mannes verantwortlich war. Am selben Wochenende wurde er festgenommen und in Nahuel eingesperrt, während man auf den Bescheid wartete, um ihn nach Sacramento zu überstellen. Wir riefen sofort bei José Antonio an und der nahm am nächsten Morgen den ersten Zug. Die 3 Rivas bezeugten unterdessen, dass Apollonio Toro eine friedfertige Person war, dass er sich niemals gewalttätig gezeigt hatte, was viele Leute bestätigen konnten, und insbesondere die Kinder. Damit erreichten sie immerhin, dass er nicht am selben Tag nach Sacramento gebracht wurde, sodass mein Bruder noch rechtzeitig eintraf. José Antonio arbeitete nur noch selten als Anwalt, aber die einfachen Dorfpolizisten, die kaum lesen und schreiben konnten, wussten das nicht. Er erschien dort auf der Wache, einer zugigen Hütte mit einem Käfig für die Gefangenen, mit Hut und Krawatte und einer schwarzen Aktentasche, die leer war, aber eindrucksvoll, und redete mit ihnen von oben herab wie ein beleidigter König. Er schüchterte sie mit seinem Juristengeschwafel ein, und als sie ausreichend verschreckt waren, schob er ihnen ein paar Scheine hin als Entschädigung für ihre Unannehmlichkeiten. Sie ließen den Gefangenen gehen mit der Warnung, sie würden ein Auge auf ihn haben. Torito kehrte in dem kleinen Lieferwagen von Onkel Bruno nach Hause zurück, und wir mussten ihm beim Aussteigen helfen. So sehr hatten sie ihn mit ihren Schlagstöcken verprügelt. Niemand aus meiner Familie oder von den Rivas stellte ihm Fragen. Verkundert hat alles dafür, ihn mit Köstlichkeiten aus ihrer Konditorei zu trösten, während sich Tante Pia zusammen mit ihrer Rivalin Jaima um seine Heilung bemühte. Torito pinkelte Blut, weil seine Nieren verletzt worden waren, und hatte so viele gebrochene Rippen, dass er kaum atmen konnte. Von Schuldgefühlen geplagt, wich ich nicht von seiner Seite. Schließlich hatte er mich gerettet und dafür seine Freiheit, wenn nicht sein Leben riskiert. Aber als ich mich dafür bedanken wollte, sagte er dasselbe, was er bereits zu den Polizisten gesagt hatte, als sie ihn über Pascual Frere befragten. Diesen Toten habe ich nicht gekannt. Laut José Antonio konnte man das so oder so verstehen. 2. Teil: Leidenschaft 1940 bis 1960. Im folgenden Sommer geisterte Pascual Frere noch durch unsere Gespräche, wenn Torito nicht in der Nähe war, dem wir die Erinnerung an diesen Albtraum ersparen mussten. Da lernte ich Fabian Schmidt-Engler kennen, den jüngsten Sohn einer vielköpfigen Familie deutscher Einwanderer, die ohne alles zu uns gekommen waren und sich in 2 Jahrzehnten durch harte, zielstrebige Arbeit und mit Land und Darlehen von der Regierung in wohlhabende Mitbürger verwandelt hatten. Fabians Vater besaß die beste Molkerei der Gegend, und seine Mutter führte gemeinsam mit seinen Schwestern ein entzückendes Hotel am Seeufer, 4 Kilometer von Nahuel entfernt und erste Adresse für Touristen, die von der anderen Seite der Erde zum Fischen zu uns kamen. Mit 23 hatte Fabian sein Studium der Tiermedizin abgeschlossen und reiste über Land, um seine Dienste anzubieten und die notwendige Praxiserfahrung für sein Diplom zu sammeln. Er kam zu Pferd mit 2 Ledertaschen am Sattel bei den Rivas an, in Hemd und Entdeckerhose mit 30 Taschen, mit Pomade im Haar und dieser Ausstrahlung eines orientierungslosen Ausländers, die ihn nie ganz verlassen sollte. Er war hier geboren, aber so temperamentlos und förmlich, so beharrlich und pünktlich, als wäre er von sehr weit entfernt gerade erst hergezogen. Ich trat eben aus dem Haus, in meinen Sonntagssachen, weil ich mit Onkel Brunos Lieferwagen nach Nahuel zum Bahnhof fahren wollte. Mein Bruder sollte aus Sacramento kommen, wo er mittlerweile zusammen mit Marco Kusanovic ein Büro unterhielt. Es war der erste Sommer, in dem ich nicht mit Abel und Lucinda zum Unterrichten unterwegs war, weil ich mich darauf vorbereitete, im Herbst in die Stadt umzuziehen. Als ich den jungen Mann in seinem Geographenaufzug sah, dachte ich, er wäre einer von diesen Ausländern, die ein paar Tage zuvor aufgetaucht waren, weil sie angeblich Vögel beobachten wollten. Das glaubte ihnen kein Mensch, weil die Vorstellung, dass man stundenlang reglos mit dem Fernglas in die Luft starrte, um einen Truthahngeier zu erspähen und das dann in einem Heft zu notieren, schlicht unbegreiflich war. Vielleicht erkundeten sie die Gegend, um hier eins dieser Unternehmen aufzubauen, wie sie bloß den Gringos einfallen konnten, sagten die Leute. »Hier gibt's keine seltenen Vögel«, begrüßte ich ihn. »Habt ihr Kühe?« kam es zögerlich zurück. »2, die Clotilde und die Leonor, aber die verkaufen wir nicht.« »Ich bin Tierarzt. Fabian Schmidt-Engler«, sagte er, schwang sich vom Pferd, landete dabei in einem frischen Kuhfladen und verdreckte sich die Stiefel. »Kranke gibt's hier keine.« »Aber möglich ist das doch«, sagte er mit glühenden Ohren. »Onkel Bruno und Tante Pia behandeln die Tiere, und wenn es was sehr Ernstes ist, rufen wir die Jaima.« »Nun, falls ihr mich braucht, kannst du mich im Hotel Bavaria erreichen.« »Ach, da gehörst du hin, zu den Schmidts vom Hotel?« »Ja, dort gibt es Telefon.« »Hier nicht, aber in Nahuel gibt es eins.« »Kostenlos. Also, ich behandle kostenlos.« »Wieso das?« »Ich bin im Praktikum.« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Onkel Bruno dich an der Clotilde oder der Leonor üben lässt.« Davon ließ Fabian sich nicht beirren. Am nächsten Tag kam er zur Teezeit wieder und brachte einen im Hotel gebackenen Pfirsichkuchen mit. Die Nacht hatte er von jäher Verliebtheit gemartert, schlaflos verbracht, wie ich später erfuhr, hatte dann seine eingefleischte Zurückhaltung überwunden, hatte den Kuchen aus der Küche entwendet und war die 40 Minuten zu uns geritten, um mich wiederzusehen. Empfangen wurde er von dem vollständigen kleinen Del Valle-Clan nebst Onkel Bruno und Torito. Niemand ließ den aufdringlichen Tierarzt aus den Augen, weil alle fürchteten, er wolle mich verführen. Facunda servierte missmutig den Tee. »Hier braucht keiner Essen mitbringen, mein Herr. Wir haben mehr als genug«, knurrte sie, als sie den deutschen Kuchen sah. Er besuchte uns 2 Sommermonate hindurch täglich, trank heldenhaft, mit flehentlicher Demut, ungezählte Tassen Tee, lobte Facundas Torten und das Teegebäck. Er beging nicht noch einmal den Fehler, mit einem Kuchen anzukommen, und vertrieb meiner Mutter und den Tanten die Zeit mit endlosen Kartenspielen, während ich mich in den Vogelbauer zurückzog, wo ich in Ruhe lesen konnte. Unscheinbar und langweilig wie er war, flößte er allen rasch Vertrauen ein. Onkel Bruno, der andere junge Männer schon ruppig vor die Tür gesetzt hatte, gewöhnte sich daran, dass Fabian bei uns ein- und ausging. Und als er ihm gar erlaubte, dabei zu sein, als die Clotilde ihr Kalb bekam, wussten wir, dass Fabian vollständig akzeptiert war. Fabian war unfähig, seinen Gefühlsaufruhr zu verbergen. Alle außer mir bemerkten ihn. Als ihnen klar wurde, was mit dem Jüngsten der Familie los war, holten seine Schwestern die einschlägigen Erkundigungen über die Rivas ein. Bescheidene Verhältnisse, aber in der Gegend sehr angesehene Leute. Und über die Del Valles, in der Hauptstadt ein aristokratischer Name, aber gewiss ein verarmter Zweig der Familie. Andernfalls ließe sich nicht erklären, wieso wir als Dauergäste auf dem Hof der Rivas lebten. Sollten sie von dem Skandal um Arsenio Del Valle erfahren haben, so brachten sie ihn nicht mit mir in Verbindung. Vermutlich besprachen sie die Lage im Schoß der Familie und kamen zu dem Schluss, dass man sich Fabians Auserwählte einmal ansehen müsste. Kurz vor meinem Aufbruch nach Sacramento erhielten meine Mutter, meine Tanten und ich eine Einladung zum Mittagessen ins Hotel Bavaria. Bruno fuhr uns in seinem kleinen Lieferwagen hin, der das Maultiergespann ersetzt hatte. Die weibliche Schwadron, der Schmidt-Englers, hatte sich zu unserem Empfang vollzählig formiert. Die Mutter, die Schwestern und die Schwägerinnen, dazu eine Schar Kinder unterschiedlichen Alters, alle so blond und geleckt wie Fabian, waschechte Arier. Das Hotel war damals und ist es bis heute ein schlichtes Gebäude aus Sequoia-Holz im skandinavischen Stil, hat große Panoramafenster, liegt auf einem Hügel am See mit einem spektakulären Blick auf den schneebedeckten Vulkan, der um diese Mittagszeit wie ein Leuchtturm vor dem wolkenlosen Himmel funkelte. Die Terrassen des Gartens reichten hinunter bis zu einem schmalen Streifen Strand am Ufer und waren die reinste Blütenorgie, durchzogen von schmalen Pfaden, auf denen ein paar Hotelgäste wandelten. Auf einer der Terrassen, fernab vom Lärmen des Speisesaals, war eine lange Tafel aufgebaut, mit weißer Tischdecke und Rosen in Glasvasen zwischen Schüsseln mit Salaten und kalten Platten. Hinterher sagten meine Tanten, sie hätten seit den Zeiten im großen Haus der Kamelien nicht mehr derart fein gespeist. Also, bevor mein Vater seinen unheilvollen Weg in den Ruin angetreten hatte. Nachdem er gesehen hatte, dass ich von den Seinen nicht rundheraus abgelehnt wurde, beschloss Fabian zu handeln, ehe sie womöglich ihre Meinung änderten und ich nach Sacramento verschwand. Tags darauf trieb er mich, als die Tanten kurz nicht aufpassten, in die Enge und verkündete mit bebender Stimme, er müsse unter vier Augen mit mir sprechen. Ich führte ihn in den Vogelbauer, wo außer mir nur selten jemand einen Fuß hineinsetzte. »Du weißt, was ich dir sagen will, oder?« brachte Fabian mühsam heraus und wrang dabei eins der drei Schnupftücher, die er in seinen zahlreichen Taschen stets mitführte. »Nein, woher soll ich das wissen?« »Bitte heirate mich«, brach es aus ihm heraus, fast wie ein Schrei. »Heiraten? Ich bin gerade mal 20, Fabian. Wie sollte ich da heiraten? Es muss ja nicht sofort sein. Wir können warten. Bald habe ich meinen Abschluss.« Das Erste, was ich spürte, als er von Heirat sprach, war Beklemmung bei der Vorstellung, ein Teil der deutschen Kolonie zu werden, wo ich mich fühlen würde wie ein zerzaustes Entlein zwischen Schwänen. Fabian zu heiraten war vollkommen abwegig. Aber als ich ihn da so verschreckt vor mir sitzen sah, ohne Halt in den Stromschnellen seiner ersten Liebe, brachte ich es nicht übers Herz, ihn rundheraus abzuweisen. Sei mir nicht böse, aber ich kann dir darauf jetzt keine Antwort geben. Ich muss darüber nachdenken. Warten wir noch ein bisschen und lernen uns besser kennen, ja? Fabian holte tief Luft. Er hatte über eine Minute keinen Atemzug getan und tupfte sich die Stirn mit dem Taschentuch trocken, so erleichtert, dass er feuchte Augen bekam. Weil ich fürchtete, er würde in Tränen ausbrechen, trat ich zu ihm und beugte mich hinunter, um ihn auf die Wange zu küssen. Aber er zog mich entschlossen an sich und küsste mich heftig auf den Mund. Erschrocken über die Verzweiflungstat dieses Mannes, der doch sonst so maßvoll und zurückhaltend war, wich ich zurück. Aber er ließ nicht los und küsste mich weiter, bis ich mich in seinen Armen entspannte, ihn jetzt meinerseits küsste und diese neu entdeckte Nähe zu erforschen begann. Die widerstreitenden Gefühle, die mich damals beutelten, sind schwer zu beschreiben, Camillo, weil sich mit den Jahren die Dringlichkeit des Begehrens verliert und mir diese Art von Erinnerung so verrückt erscheint, wie der psychotische Schub einer fremden Person. Jedenfalls erzählte ich niemand von dem, was geschehen war. Aber alle, selbst Torito in seiner Unschuld, errieten es, weil neuerdings etwas in der Luft lag, wenn Fabian und ich aufeinander trafen. Getrieben von einer vorfreudigen Bö, die unmöglich zu verheimlichen war, verschwanden wir unter fadenscheinigen Vorwänden im Vogelbauer. Die Zärtlichkeiten steigerten sich, wie zu erwarten, aber Fabian hegte klare Vorstellungen davon, was vor der Ehe erlaubt war, und nichts konnte ihn darin erschüttern, weder seine flammende Liebe noch meine Bereitwilligkeit. Diese Tage vor meinem Umzug bekräftigten Fabians Entschluss, mich für immer zu lieben, wie er mir tausendfach in seinen Briefen versicherte. In mir keimte die gelassene Überzeugung, dass ich ihn eines Tages heiraten würde, weil es für eine Frau nur natürlich war, zur Ehefrau und Mutter zu werden. Fabian ist ein guter Junge, anständig, fleißig, gerade heraus. Er hängt an seine Familie, wie sich das gehört. Und der Tierarztberuf ist aller Ehren wert, sagte Tante Pilar. Dieser Junge ist einer, der für eine einzige große Liebe geschaffen ist, ergänzte Tante Pia, unverbesserlich romantisch. Er ist ein Langweiler, so vorhersehbar, dass man jetzt schon weiß, wie er in 10, 20 oder 50 Jahren sein wird, wandte ich ein. Besser ein Langweiler als ein Windei. Was wussten diese beiden alten Mädchen schon von der Liebe und der Ehe? Ich hatte Spaß am sexuellen Spiel mit Fabian. Auch wenn es mich sehnsüchtig und aufgewühlt zurückließ, fühlte mich jedoch weder körperlich noch mit dem Herzen stark hingezogen zu diesem großen, dünnen Mann mit seiner straffen Haltung, dem feierlichen Gebaren und seinen prüden Gewohnheiten. Gewiss würde er einen vorbildlichen Ehemann abgeben, aber ich hatte keinerlei Eile damit zu heiraten. Ich wollte noch ein wenig die Freiheit auskosten, ehe ich mich für ein geruhsames Leben an seiner Seite entschied und in der unerschütterlichen Sicherheit seines Clans unsere Kinder großzog. Ich stellte mir diese Zukunft vor wie eine gleichförmige Bahn, auf der nichts Unvorhergesehenes eintreten konnte. Keine Abzweigungen, Begegnungen oder Abenteuer. Ein gerader Weg bis in den Tod. Marko Kusanovic hatte Kroatien gegen Ende des 19. Jahrhunderts verlassen, 14-jährig, allein und ohne Geld. In der Tasche ein Stück Papier mit dem Namen eines Verwandten, der 10 Jahre zuvor nach Südamerika ausgewandert war. Er hatte nie eine Landkarte gesehen und machte sich keine Vorstellung von den Entfernungen, die er zurücklegen würde, war sich nicht im Klaren über die Richtung, in die es ging, und sprach kein Wort Spanisch. Die Überfahrt verdiente er sich mit Arbeit auf einem Frachtschiff, dessen Kapitän, der ebenfalls aus Kroatien stammte, Mitleid mit ihm hatte und ihn als Gehilfen in der Kombüse anstellte. Nach seiner Ankunft konnte Marco die Person, die auf seinem Zettel stand, nicht ausfindig machen, weil er sich im Land geirrt hatte und sein Verwandter sich in Pernambuco befand. Marco war kräftig für sein Alter und verdiente seinen Lebensunterhalt als Stauer im Hafen, als Minenarbeiter und in anderen Beschäftigungen, bis er Verwalter im Sägewerk von Arsenio del Valle wurde. Er war gut darin, andere zu befehligen und mochte das raue Leben in den Bergen. Im Sägewerk arbeitete er 11 Jahre hindurch, bis es geschlossen wurde. Danach hatte er sich irgendeine Arbeit an der frischen Luft suchen wollen, weil er für die Stadt nicht gemacht war. Der Anruf von José Antonio war ein Wink des Schicksals. Mein Bruder hatte seine Partnerschaft mit Kusanovic mit Handschlag besiegelt. Und das hätte den beiden genügt. Doch aus rechtlichen Gründen mussten sie ihre Geschäftsbeziehung von einem Notar in Sacramento beglaubigen lassen. Bei Unterzeichnung der Papiere änderte José Antonio seinen Nachnamen in Del Valle, ein symbolischer Akt, um mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Und außerdem praktisch, um sich von seinem Vater zu unterscheiden. Fertighäuser aus Holz gab es andernorts bereits. José Antonio hatte davon in einer Zeitschrift gelesen. Aber hierzulande, wo die Erde ständig bebt, die Grundfesten der Zivilisation ins Schwanken bringt und man hinterher eilig alles wieder aufbauen muss, war bisher niemand auf den Gedanken gekommen, solche Behausungen herzustellen. Marco kannte sich mit Holz aus und José Antonio konnte Kredite einwerben, sich um die rechtlichen Angelegenheiten und um die Auftragsabwicklung kümmern. Er hatte bei den Geschäften seines Vaters viel gelernt und ebenfalls einiges aus dessen endgültigem Bankrott. Mit den Plänen unterm Arm sprach José Antonio bei der Regionalbank in Sacramento vor und bekam das erforderliche Darlehen, um das Sägewerk zurückzukaufen, das unserem Vater gehört hatte. Das erste Haus, das sie als Muster gebaut hatten, war praktisch, sah aber aus wie eine Hundehütte. In seiner Schlichtheit wirkte es geradezu jämmerlich. Darin waren Marco, José Antonio und ich uns einig. Die beiden schlugen vor, das durch Bepflanzung zu kaschieren. Aber es hätte einen Wald gebraucht, um es darunter zu begraben. In einem Geistesblitz kam mir die Idee, den Häusern eine Haube aus Gras aufzusetzen, wie es die Indigenen für ihre Hütten benutzten, was einerseits den Namen Casas Rusticas, Landhäuser, rechtfertigte und außerdem das Wellblech verbarg, durch das sie so gewöhnlich aussahen. Das war ein Erfolg. Die Lokalzeitung druckte ein Foto von José Antonio vor seinem Musterhaus mit dem Kommentar, das sei nicht nur behaglich und günstig, sondern auch entzückend anzusehen, mit seiner Perücke aus Trockengras. Das Geschäft lief bald so gut, dass die Plattenfabrik erweitert und ein Architekt angestellt werden konnte. Im selben Jahr überzeugte ich José Antonio davon, mir ebenfalls eine Arbeit zu geben, da er mir immerhin die Grasdächer verdankte. Ich bekam langsam keine Luft mehr in dem beengten Rahmen von Santa Clara, in dem ich schon so viele Jahre lebte. Ich musste ein wenig von der Welt sehen, bevor ich mich für immer an das gleichförmige Dasein band, das ich mit Fabian teilen würde. Meine Mutter und meine Tanten waren sich einig, dass 1-2 Jahre in Sacramento von Nutzen für mich wären. Nur Torito hatte Einwände, weil er sich ein Leben ohne mich nicht vorstellen konnte. Außerdem Fabian, dem es genauso ging. Die Familie Schmidt-Engler begrüßte diese vorübergehende Trennung vermutlich, da sie sich mit etwas Glück in eine endgültige verwandeln würde. Sicher dachten sie, in der Stadt könnte irgendein junger Mann auftauchen, der für ein Mädchen wie mich passender wäre. Und sie könnten unterdessen unter den für Fabian geeigneteren Kandidatinnen aus der deutschen Kolonie mobil machen. Alle, selbst meine Mutter, die nur selten ihr Bett oder den Korbsessel verließ, begleiteten mich zum Abschied an den Bahnhof. In den Tagen zuvor hatte ich mich von der allgemeinen Aufgeregtheit anstecken lassen. Ich reiste zum ersten Mal allein und Fabian erbot sich, mich nach Sacramento zu begleiten, wo José Antonio mich vom Bahnhof abholen würde. Aber auf Drängen von Lucinda, die zusammen mit Abel ihre sommerliche Rundreise unterbrochen hatte, um mich zu verabschieden, lehnte ich ab. »Du bist kein kleines Kind. Verteidige deine Unabhängigkeit. Lass nicht zu, dass jemand anders für dich entscheidet. Du musst lernen, alleine klarzukommen. Hast du verstanden?« sagte sie. Diese Mahnung habe ich nie vergessen. Ich arbeitete seit einem Jahr in Sacramento als Assistentin meines Bruders José Antonio, als Onkel Bruno anrief, weil es unserer Mutter sehr schlecht ging. Es war nicht der erste alarmierende Anruf, der uns erreichte. Mit der Gesundheit meiner Mutter ging es seit 20 Jahren bergab. Und sie hatte so häufig aus eher nichtigem Anlass behauptet, es gehe mit ihr zu Ende, dass wir ihren Krankheiten schließlich kaum noch Beachtung schenkten. Diesmal allerdings war es ernst. Onkel Bruno bat uns, rasch zu kommen und unsere anderen Brüder zu kontaktieren, damit sie sich beeilten und Abschied von ihr nahmen. Als Fabian hörte, wie schlecht es ihr ging, war er 2 Stunden später bei uns und brachte einen Arzt mit, den Ehemann von einer seiner Schwestern. Der Arzt diagnostizierte ein Lungenemphysem in weit fortgeschrittenem Stadium. Man könne nichts tun, sagte er. Die Patientin habe nur noch wenige Tage zu leben. Die Vorstellung, unsere Mutter noch tagelang in dieser Weise leiden zu sehen, war grauenhaft. Darin waren wir uns einig. Als sie einsehen musste, dass ihre zauberischen Hände das Martyrium ihrer Schwester nicht zu lindern vermochten, schickte Tante Pia als letztes Mittel nach Jaima. Abel und Lucinda holten sie in ihrer Dorfgemeinschaft ab. Jaima entstammte einer Ahnenreihe von Heilerinnen, die ihre Gabe, Kranke zu behandeln, hellseherisch zu träumen und übersinnliche Offenbarungen zu empfangen, an sie weitergegeben hatten. Und sie hatte diese Fähigkeiten durch Übung und gutes Betragen weiterentwickelt. Manche nutzen ihre Macht, um Böses zu tun. Andere nehmen Geld dafür. Das tötet die Gabe, sagte sie. Sie war die Brücke zwischen den Geistern und der Erde, kannte sich aus mit Pflanzen und Ritualen, konnte schädigende Energie austreiben und die Gesundheit wiederherstellen, wenn das erforderlich war. Sie schickte meine Brüder aus dem Haus und im Kreis von meinen Tanten, Lucinda, Facunda und mir, begann sie mit ihrer Arbeit, meine Mutter beim Übergang auf die andere Seite zu helfen, so wie man einem Kind bei der Geburt auf diese Seite hinüberhilft, erklärte sie uns. Um 4 Uhr früh schlug Jaima 3-mal die Trommel und verkündete, Maria Gracia sei gegangen, um den Vater zu sehen. Ich lag im Bett neben meiner Mutter und hielt ihre Hand umklammert, aber ihr Übergang war so sanft, dass ich nicht gemerkt hatte, wie sie starb. Wir 6 Geschwister der Weihe brachten den Sarg meiner Mutter im Zug in die Hauptstadt, um sie neben ihrem Mann im Familiengrab beizusetzen. Über Monate konnte ich ihren Tod nicht beweinen. Ich dachte oft an sie mit einer Verhärtung in der Brust. Rief mir die Jahre in Erinnerung, in denen sie in meinem Leben zugegen gewesen war. Und warf ihr ihre Schwermut vor, dass sie mich nicht genug geliebt und so wenig dafür getan hatte, dass wir einander näher kamen. Ich war wütend über die vertane Chance als Mutter und Tochter. Dann saß ich abends allein im Büro und bearbeitete ein paar Bestellungen, als eine plötzliche Kälte den Raum füllte. Und als ich aufblickte, um zu sehen, ob das Fenster geöffnet war, entdeckte ich meine Mutter in der Tür, gekleidet in ihren Reisemantel, ihre Tasche in der Hand, als würde sie am Bahnhof auf den Zug warten. Ich rührte mich nicht und atmete nicht, um sie nicht zu erschrecken. »Mama, Mama, geh nicht fort«, bat ich sie ohne Stimme. Aber im nächsten Augenblick war sie verschwunden. Ich begann haltlos zu weinen, und dieser Tränenstrom wusch mich von innen, bis nichts übrig war von meinem Groll, den Schuldgefühlen und schlechten Erinnerungen. Seither umtanzt mich der Geist meiner Mutter leichtfüßig. Die Trauerzeit für meine Mutter, die damals traditionell ein Jahr dauerte, und der Zweite Weltkrieg verzögerten meine Eheschließung mit Fabian. Was wir vom Krieg in Europa erfuhren, war beunruhigend, aber weit weg. Obwohl die Vereinigten Staaten darauf drängten, dass wir den Achsenmächten den Krieg erklärten, blieb unser Land aus wirtschaftlichen Erwägungen und aus Gründen der Sicherheit neutral. Vom Meer her waren wir sehr verwundbar. Gegen einen Angriff der gefürchteten deutschen U-Boote hätten wir uns nicht zur Wehr setzen können. Außerdem musste man die zahlreichen deutschen und italienischen Kolonien im Land bedenken. Es gab sogar eine Nazi-Partei, die reichlich Lärm machte und deren Mitglieder Fahnen schwenkend und mit dem Hakenkreuz am Arm durch die Straßen zogen. Japaner gab es, soviel ich weiß, keine bei uns. Die Schmidt-Englers sympathisierten, wie alle Deutschen in der Gegend, mit den Achsenmächten, vermieden es aber, die übrigen Bewohner, die zu den Alliierten hielten, gegen sich aufzubringen. Fabian sagte nichts dazu. Die Auseinandersetzung lag außerhalb seiner Zuständigkeit. Mir erschlossen sich die Gründe für den Krieg nicht, und es war mir einerlei, wer ihn gewann, auch wenn mein Bruder und die Rivas sich bemühten, mich gegen Hitler und den Faschismus zu indoktrinieren. Noch waren das Grauen der Vernichtungslager und der systematische Völkermord nicht allgemein bekannt. Das Ausmaß wurde erst nach Kriegsende offenbar, als Fotos veröffentlicht wurden und man Filme drehte über diesen Horror. José Antonio und die Rivas verfolgten die Truppenbewegungen und markierten sie mit Stecknadeln auf einer Landkarte, sodass unübersehbar war, wie die Deutschen sich den Kontinent in großen Bissen einverleibten. 1941 bombardierte Japan den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor und Präsident Roosevelt erklärte den Achsenmächten den Krieg. Das Eingreifen der Vereinigten Staaten war die einzige Hoffnung, den Vormarsch der Deutschen zu stoppen. Während sich die Männer in Europa gegenseitig umbrachten, alte Städte in Schutt und Asche legten und Millionen von Witwen, Waisen und Flüchtenden zurückblieben, widmete Fabian sich der künstlichen Befruchtung. Von Tieren, versteht sich, nicht von Menschen. Die Idee stammte nicht von ihm. Seit Jahren wurde das Verfahren bei Schafen und Schweinen angewandt, aber er überlegte, es auf Rinder zu übertragen. Mit Unterstützung seines Vaters, der als einziger die Vorteile der Idee unmittelbar erkannte, weil er für seinen Molkereibetrieb ein Heer von Kühen hielt, richtete Fabian ein Labor in einer Scheune ein, entwickelte dort seine Technik, die notwendigen Hilfsmittel und die beste Methode, sie anzuwenden. Obwohl seine Arbeit ihn forderte und ihm wenig Zeit für anderes ließ, bat Fabian mich mit germanischer Hartnäckigkeit darum, dass ich ihn heiratete. mein früheres Kindermädchen und Teresa Rivas waren ein Liebespaar in einer Zeit, in der Homosexualität zu den Vorrechten von Aristokraten und Künstlern gehörte, weil die Aristokraten sie im Verborgenen auslebten und die Künstler sich nicht scherten um gesellschaftliche Normen oder religiöse Gebote. Bekannt waren nur wenige Fälle, ein paar Journalisten, Schriftsteller, eine Dichterin von Weltruhm, zwei Schauspieler. Aber im Verborgenen gab es viele mehr. Miss Taylor und Teresa Rivas wohnten zunächst arm wie die Kirchenmäuse in Teresas Dachzimmer. Doch Miss Taylor fand bald eine Anstellung als Englischlehrerin an einer Mädchenschule, an der sie 20 Jahre unterrichten sollte, ohne dass jemand ihr Privatleben in Zweifel zog. In den Augen der Welt war sie eine alte Jungfer und asexuell wie die Amöben. Sie verdiente nicht viel, gab aber nebenher noch Privatunterricht, was es den beiden erlaubte, ein bescheidenes kleines Haus in einem Mittelschichtsviertel zu mieten, wo endlich auch der Flügel einen Platz fand. Sobald er dazu in der Lage war, ließ mein Bruder ihnen monatlich eine feste Summe zukommen, weil das, was Miss Taylor verdiente, nur für das Nötigste reichte. Teresa Rivas gab ihre Stelle bei der Telefongesellschaft auf und verschrieb sich ganz dem feministischen Kampf. Sie engagierte sich in Organisationen, die für die Rechte von Frauen stritten. Das Wahlrecht, das Sorgerecht für die Kinder, das damals noch ausschließlich die Väter besaßen, das Recht, über das eigene Einkommen zu verfügen und auf der Arbeit geschützt zu sein, das Recht, sich gegen Gewalt zu wehren, kurz, für viele grundlegende juristische Veränderungen, die heute für uns selbstverständlich sind. Sie setzte sich auch ein für das Recht auf Abtreibung und auf Scheidung, was von der katholischen Kirche in den flammendsten Worten verdammt wurde. Teresa sagte immer, wenn Männer die Kinder bekämen und einen Ehemann auszuhalten hätten, dann würden Abtreibung und Scheidung zu den Sakramenten gehören. Sie war überzeugt, dass Männer kein Recht hatten, sich dazu zu äußern oder gar Gesetze zu erlassen, die den Körper von Frauen betrafen. Teresas Vorstellungen waren ziemlich radikal. Und sie wurde mit einer gewissen Regelmäßigkeit festgenommen, weil sie etwas geschrieben, Straßenunruhen angezettelt oder zu Streiks aufgerufen hatte, in den Kongress eingedrungen war und einmal auch, weil sie den Präsidenten der Republik bei einer öffentlichen Veranstaltung angegriffen hatte. In der Presse hieß es, eine verrückt gewordene Feministin habe eine reife Tomate auf den Präsidenten geworfen, als der eine Milchpulverfabrik einweihte. Teresa argumentierte, das sei ein Geschäft der US-Amerikaner, die damit wunderbare Muttermilch gegen einen abgepackten Dreck ersetzen wollten. 4 Monate saß sie hinter Gittern, bis José Antonio es schaffte, sie freizubekommen. Die winterlichen Besuche der beiden Frauen auf Santa Clara waren der Höhepunkt in unserem Jahreslauf. Sie brachten Neuigkeiten aus der Hauptstadt mit und fortschrittliche Ideen aus der Welt, denen wir mit einer Mischung aus Erschaudern und Bewunderung lauschten. Vermutlich hatte José Antonio sich irgendwann mit dem Gedanken abgefunden, dass Miss Taylor ihn niemals heiraten würde. Aber ich bezweifle, dass er den Grund dafür kannte. Niemand von uns ahnte, dass da mehr zwischen den beiden Frauen war als eine außergewöhnliche Freundschaft. Selbst ich kam ja nie auf diese Idee. Der Kampf, den Teresa Rivas und andere Frauen führten, um die Sitten und die Gesetzeslage zu ändern, zeitigte damals erste Erfolge. Wir bewegen uns im Schneckentempo voran, aber in meinem langen Leben konnte ich beobachten, wie weit wir es doch gebracht haben. Ich glaube, Sie und Miss Taylor wären stolz, wenn sie wüssten, was sie erreicht haben. Und sie würden weiter streiten für das, was noch zu tun ist. Wir kriegen nichts geschenkt, sagte Theresa immer. Wir müssen es uns nehmen und gut darauf aufpassen, sonst wird es uns wieder gestohlen. Über diese Frauenthemen sprach ich nicht mit meiner Mutter oder meinen Tanten, auch nicht mit Fabian und schon gar nicht mit seiner Familie. Hinter dem Rücken meines Verlobten las ich die Bücher und Zeitschriften, die Theresa mir zusteckte, und tauschte mich nur mit Lucinda und Abel darüber aus, die beide fast so radikal waren wie ihre Tochter. Ich empfand eine dumpfe Auflehnung, einen unterdrückten Zorn beim Gedanken daran, dass ich heiraten würde, Kinder bekommen, Hausfrau sein und ein unbedeutendes Leben im Schatten meines Ehemanns führen würde. Heirate nicht, wenn du dir nicht sicher bist, dass du den Rest deines Lebens mit Fabian verbringen willst, sagte Miss Taylor zu mir. Ich werde bald 25. Ich bin mehr als alt genug zum Heiraten und Kinder kriegen. Fabian ist ein großartiger Mann und er liebt mich sehr. Er wird ein guter Ehemann sein. Und du? Glaubst du, du wirst eine gute Ehefrau? Denk darüber nach, Violetta. Miss Taylors Zweifel ähnelten meinen, aber ich hatte mich Fabian versprochen. In aller Augen waren wir ein Paar. Es gab keinen triftigen Grund, diesen rechtschaffenen Mann sitzen zu lassen. Ich glaubte, ohne ihn wäre ich dazu verdammt, allein zu bleiben. Mir fehlte der Mut, meine Sicherheit gegen die Freiheit einzutauschen. Fabian und ich heirateten in einer bezaubernden Kirche, die von den ersten deutschen Einwanderern in der Gegend errichtet worden war. Am Arm von José Antonio schritt ich zum Altar. Wie er es mir zugesagt hatte, baute mein Bruder innerhalb einer Woche unser Haus und krönte es mit einer doppelten Lage des besten Trockengrases der Gegend. In den Jahren, seit ich für ihn arbeitete, hatte sich José Antonios Unternehmen besser entwickelt, als er das zu träumen gewagt hätte. Und einen Teil des Erfolgs darf ich mir zuschreiben, weil ich auf Ideen kam, die eigentlich dem Architekten hätten einfallen können. Zu dem Profitabelsten gehörte, dass wir eine Siedlung von Casas Rusticas am Ufer des Sees errichteten und die Häuser in der Hauptstadt zu Luxuspreisen als Sommersitze anboten. Das ist Irrsinn, Violetta. Wir sind zu weit weg von der Hauptstadt. Kein Mensch fährt so lange mit dem Zug oder dem Automobil, um dann hier in einem eisigen See zu baden, wandte José Antonio ein, ließ sich aber von mir überreden. Der Verkauf lief so gut, dass es danach noch weitere Interessenten gab, die in ähnliche Projekte investieren wollten. Ich suchte geeignete Orte aus, kümmerte mich um den Ankauf der Grundstücke und um die Baugenehmigungen. Ich kriege eine satte Provision von dir für jedes Haus, das wir so verkaufen, sagte ich zu meinem Bruder. Aber Violetta, wieso? Sind wir etwa keine Familie? Eben deshalb. In dieser Zeit war ich sehr anspruchslos. Ich hatte wenig Ausgaben, weil ich bei José Antonio wohnte und Sacramento kaum Verlockungen bot. Ich sparte Geld, bekam von der lokalen Bank, bei der wir auch unsere Konten von Casas Rusticas hatten, ein Darlehen, kaufte ein Stück Land und finanzierte 8 unserer Häuser mit einem gemeinschaftlich genutzten Pool und einer Parkanlage, um den Preis zu rechtfertigen. Ich verkaufte die Häuser sehr gut, zahlte das Darlehen zurück und wiederholte das Ganze. 4 von diesen kleinen Wohnanlagen konnte ich errichten, ehe ich heiratete, und gedachte auch, wie ich Fabian erklärte, weiterhin in dieses Geschäft und in ähnliche, die sich zukünftig bieten würden, zu investieren. So etwas war unüblich. Frauen meiner Gesellschaftsschicht arbeiteten nicht, schon gar nicht außerhalb der Hauptstadt, wo wir Jahrzehnte hinterherhinkten. Ich versicherte Fabian, dass meine Arbeit, meine Rolle als guter Ehefrau, Hausfrau und zukünftigen Mutter nicht in die Quere kommen würde. Und er musste das zähneknirschend hinnehmen. Neben der gesellschaftlichen Peinlichkeit hieß das auch, dass seine Frau einen Fuß auf dem Land und einen in der Stadt haben würde. Ich bin stur, und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich nicht abbringen. Während Fabian also mit der Hingabe eines besseren Gelehrten forschte, seine Experimente machte, schrieb und Vorträge hielt, kümmerte ich mich um die Ausgaben für den Haushalt, sparte und ließ Onkel Bruno monatlich etwas für meine Tanten zukommen, was er jedes Mal ablehnte, weshalb ich die Summe dann auf ein Konto für Notfälle einzahlte, die es ja immer gab. Die Clotilde starb und musste ersetzt werden. Bei einem Sturm kippte der Zaun um, die Ernte fiel aus, der Brunnen versiegte, Fakundas Galle spielte verrückt und man musste die Operation bezahlen. Dass ich arbeitete, Geld verdiente und für unser Auskommen sorgte, war für meinen Ehemann kränkend. Ich fühlte mich schuldig und versuchte, die Mühe, die ich damit hatte, herunterzuspielen. Er wähnte meine Arbeit nie vor anderen. Und wenn jemand darauf zu sprechen kam, behauptete ich, es handele sich um einen vorübergehenden Zeitvertreib zu meiner Zerstreuung. Und ich würde selbstverständlich damit aufhören, sobald wir Kinder hätten. Tatsächlich jedoch fühlte ich mich nicht mehr ohnmächtig und nutzlos, weil ich gemerkt hatte, dass ich ein Händchen fürs Geldverdienen besitze. Das habe ich von meinem Vater geerbt, mit dem Unterschied, dass ich vorsichtig bin und er unverfroren war. Ich denke nach und rechne. Er spielte falsch und forderte sein Glück heraus. Warum stirbt die Liebe? Ich habe mich das oft gefragt. Fabian gab mir keinen Grund, ihn nicht mehr gern zu haben. Im Gegenteil, er war der ideale Ehemann, belästigte mich nicht und verlangte nichts von mir. Wir lebten gut von dem, was ich verdiente und dem, was seine Familie ihm zukommen ließ, wohnten behaglich in einem Eigenheim, das sogar für eine Architekturzeitschrift als gelungenes Beispiel für ein Fertighaus fotografiert wurde. Die Schmidt-Englers nahmen mich auf, wie ihre anderen Schwiegertöchter. Und ich fügte mich ein in die deutsche Kolonie, auch wenn ich nie ein einziges Wort ihrer Sprache lernte. Mein Mann war hierzulande zum gefragtesten Experten auf seinem Fachgebiet geworden, und für mich zahlte sich jedes Geschäft aus, das mir in den Kopf kam. Kurz, unser Leben schien von außen betrachtet nahezu perfekt. Ich hatte Fabian lieb, aber ich weiß, dass ich nie verliebt war in ihn. Genau wie Miss Taylor mir das mehr als einmal gesagt hatte. In den 5 Jahren, in denen wir verlobt waren, lernte ich ihn in- und auswendig kennen. Als ich heiratete, wusste ich, wie er war und dass er sich nicht ändern würde. Aber er kannte mich kaum und ich veränderte mich tiefgreifend. Julian Bravo war im Krieg Pilot der Royal Air Force gewesen und damit einer der wenigen Lateinamerikaner, die auf diese Weise an der Auseinandersetzung teilnahmen. Für seine halsbrecherischen Luftkämpfe mit deutschen Jagdflugzeugen hatten die Briten ihm Tapferkeitsmedaillen verliehen. Laut der Legende, die von ihm zwar nicht weiter verbreitet wurde, aber gewiss in die Welt gesetzt worden war, hatte er mit seiner Spitfire über 80 feindliche Flugzeuge abgeschossen. Eines Tages fiel er, umweht von seinem soldatischen Ruhm, vom Himmel herab in mein Leben. Jedoch wäre der Eindruck, den er auf mich machte, ohne diese verklärte Vergangenheit gewiss genauso groß gewesen. Er war ein Held wie aus einem Roman. Sein Wasserflugzeug landete auf dem See und brachte 2 Mitglieder des dänischen Königshauses und einige Begleiter mit, die zu einem offiziellen Besuch im Land waren und in unseren Flüssen fischen wollten. Sie stiegen im Hotel Bavaria ab, dem besten der Gegend, wo man sie ohne Brimborium empfing, als handelte es sich um die üblichen Hotelgäste. Die einstudierte Unaufgeregtheit war eine Idee meiner Schwiegermutter gewesen und ein voller Erfolg, denn die königlichen Dänen verlängerten ihren Aufenthalt und blieben eine ganze Woche bei uns. Dort, im Hotel Bavaria, traf ich, begleitet von den Adleraugen meiner Schwiegermutter und dem unterdrückten Gekicher meiner Schwägerin, zum ersten Mal auf Julian. Mit einem Fuß auf dem Boden saß er auf der Brüstung der Terrasse, in der einen Hand eine Zigarette, in der anderen ein Glas Whisky, gekleidet in eine khakifarbene Hose und ein kurzärmeliges weißes Hemd, das seinen Oberkörper und seine athletischen Arme gut zur Geltung brachte. Es strahlte etwas Sexuelles und Gefährliches aus. Das war für mich schon aus etlichen Metern Entfernung deutlich spürbar. Unfähig, mich irgendwie zu rühren, nahm ich auf der Stelle mit einer Mischung aus Entsetzen und drängender Vorfreude hin, dass sich mein Leben hier und jetzt unwiderruflich wendete. Er muss die Heftigkeit meiner Vorahnung gespürt haben, denn mit einem kleinen neugierigen Lächeln drehte er sich zu mir um. Er brauchte endlose Sekunden, bis er den zweiten Fuß auf die Erde setzte, sein Whiskyglas auf der Brüstung abstellte und auf seine selbstverliebte Art wie ein Cowboy im Western auf mich zukam. Später versicherte er mir, er habe dasselbe empfunden wie ich. Die Gewissheit, dass wir einander in unserem bisherigen Leben gesucht und nun endlich gefunden hatten. Zwei Schritte vor mir blieb er stehen und musterte mich von Kopf bis Fuß wie einen Auktionsgegenstand. In meinem züchtigen weißen Sommerkleid kam ich mir nackt vor. »Wir kennen uns doch, oder?« sagte er. Ich nickte stumm. »Komm mal mit.« Er trat seine Zigarette aus und griff nach meiner Hand. Fast im Laufschritt folgten wir dem Pfad, der sich über die Terrassen des Gartens hinunter an den Strand schlängelte. Ich, wie hypnotisiert hinter ihm her, ohne seine Hand loszulassen und ohne einen Gedanken daran, dass mein Mann und seine halbe Familie mich sehen könnten. Ich sträubte mich nicht, als er im Sand auf die Knie fiel, mich zu sich hinabzog und mich mit einer nie gekannten und erschreckenden Inbrunst küsste. »Wir müssen uns lieben, es geht nicht anders«, sagte er. Und ich nickte schon wieder. So begann die Leidenschaft, die meiner Ehe ein Ende setzen und meine Zukunft bestimmen sollte. Julian Bravo bestellte mich in sein Zimmer im Hotel meiner Schwiegermutter, wenige Meter entfernt von meinem Ehemann, der mit den Dänen Bier trank und ihnen vermittels eines Dolmetschers das faszinierende Verfahren der künstlichen Befruchtung erläuterte. Und ein Stockwerk höher lernte ich mit 28 Jahren die überraschenden Möglichkeiten der Lust kennen und den grundstürzenden Unterschied zwischen einem wenig inspirierten Ehemann und einem fabelhaften Liebhaber. Bis zu jenem Nachmittag mit Julian Bravo war meine Unkenntnis über meinen eigenen Körper derart umfassend gewesen, dass es sich nur mit der Zeit und dem Ort erklären lässt, in die ich hineingeboren wurde. Ich wuchs mit einer genierlichen Mutter auf, deren 6 Kinder vom lieben Jesulein gebracht worden waren, wie sie mir flüsternd versicherte, und mit 2 alleinstehenden Tanten, die nie ein Wort über die Unterwelt verloren, also über den Bereich zwischen Hüfte und Knien. Tante Pia starb als Jungfrau und Pilar, wer weiß, womöglich ging sie auf ihre alten Tage mit Bruno Rivas ins Bett, aber eingestanden hat sie das mir gegenüber nie. Josephine Taylor wiederum beschränkte sich darauf, mir ein Buch mit Zeichnungen des menschlichen Körpers zu zeigen. Denn ihren revolutionären Ansichten zum Trotz war sie genauso prüde wie meine Tanten. Von ihr lernte ich, mich unter Zirkusverrenkungen aus- und anzuziehen, um jede vulgäre Nacktheit zu vermeiden. Julian betrachtete mich von allen Seiten, maß und wog, und pries voller Bewunderung die Rundung meiner Brüste und meiner Hüften, den Glanz meiner Haare, die Zartheit meiner Haut, meinen Duft nach Seife und anderes mehr, worauf ich niemals geachtet hatte und an dem auch ehrlich gesagt nichts Besonderes war. Als er merkte, dass mich diese Aufzählung beschämte, trug er mich förmlich zu dem großen Spiegel am Kleiderschrank, in dem ich eine nackte Unbekannte sah, bebend und mit wirrem Haar, ein Bild der Verderbtheit, das meine Tanten entsetzt hätte, mich aber erfreulich entspannte, weil ich schon so weit gegangen war, dass ich jede Zimperlichkeit erübrigte und mich nichts mehr kümmern musste. Zweifellos war er der attraktivste Mann, den ich in meinem Leben aus der Nähe gesehen habe. Muskulös, agil, durch seinen Sport und das viele Draußensein von Kopf bis Fuß gebräunt. Und er hatte ein unwiderstehliches Lachen, bei dem seine Augen zu Schlitzen wurden. Dunkles Haar, helle, je nach Lichteinfall grün oder bläulich wirkende Augen und ein paar tiefe, wie gemeißelte Falten im Gesicht. Diese Nacht verbrachte ich nicht zu Hause. Ich wachte bei Tagesanbruch geborgen in Julians Armen auf, verwirrt und ohne sofort zu wissen, wo ich war. Ich brauchte über eine Minute, bis mir klar wurde, dass jetzt nichts mehr sein würde wie zuvor. Ich würde mich Fabian stellen und ihm erklären müssen, was geschehen war. Wir zogen uns rasch an und er verließ vor mir das Zimmer. Ich ging mit Julians Kamm durch mein Haar und schlich mich dann ungewaschen nach draußen, weiter auf Zehenspitzen durch den Flur und betete darum, dass niemand mich sah. Ich versteckte mich im Garten und kurze Zeit später fuhr Julian mit einem der Autos vor, die den Dänen zur Verfügung standen, und brachte mich zum Bahnhof und zum Zug nach Sacramento. Um 10 Uhr am Morgen war ich bei meinem Bruder im Büro von Casas Rusticas. »Was machst du denn hier, Violetta?« »Ich dachte, du bist im Hotel Bavaria bei diesen Dänen.« »Ich habe mich von Fabian getrennt.« »Wo denn?« »Ich habe ihn verlassen, José Antonio. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Unsere Ehe ist hinüber.« »Lieber Himmel, was ist passiert?« Mein Bruder hörte mir zu und Entsetzen und Ungläubigkeit spiegelten sich auf seinem Gesicht des Ersatzpatriarchen, der für die Familienehre verantwortlich war. Aber meine Einschätzung erwies sich als zutreffend und statt mich zu verurteilen oder mir einreden zu wollen, dieser Ausrutscher lasse sich wieder gut machen, tupfte er sich bloß die Stirn mit den Manschetten seines Hemds trocken und fragte, wie er mir helfen könne. Dann griff er zum Telefon und hinterließ auf dem Gut der Schmidt-Englers und im Hotel Bavaria eine Nachricht für Fabian. Einige Stunden später traf mein Ehemann in Sacramento ein und ich erwartete ihn im Büro mit meinem Bruder als Aufpasser im Nebenraum, falls er mir mit Prügel drohen würde. José Antonio hätte das vollauf gerechtfertigt gefunden. »Ich habe mir eine elende Nacht um die Ohren geschlagen, Violetta. Ich habe überall nach dir gesucht. Ich war sogar in Nahuel und habe deine Tanten gefragt, wieso bist du weg, ohne Bescheid zu sagen? Ich habe den Kopf verloren und bin abgehauen. Ich werde dich nie verstehen, Violetta. Egal, nicht so wichtig. Lass uns nach Hause fahren. Ich möchte, dass wir uns trennen. Was soll das heißen?« »Dass ich nicht zu dir zurückkomme. Ich habe mich in Julian Bravo verliebt.« »In diesen Piloten? Den kennst du doch erst seit gestern. Hast du den Verstand verloren?« Die Nachricht erwischte ihn kalt und er musste sich hinsetzen. Hier wird sich nicht getrennt, Violetta. Dass Paare Schwierigkeiten haben, ist normal. Das regelt man hinter verschlossenen Türen, ohne Aufsehen. Wir werden unsere Ehe annullieren, Fabian. Du hast vollkommen den Verstand verloren. Du kannst unsere Ehe nicht für ein Abenteuer über Bord werfen. Ich möchte die Annullierung, sagte ich noch einmal, und meine Stimme bebte vor Nervosität. Red keinen Unsinn, Violetta. Du bist durcheinander. Ich bin dein Mann und ich muss dich beschützen. Ich kümmere mich um diese Angelegenheiten. Mach dir keine Sorgen, ich regle das. Es muss niemand etwas davon erfahren. Ich rede mit diesem Schuft. Das hat mit Julia nichts zu tun. Es geht um dich und mich. Wir werden unsere Ehe annullieren müssen, Fabian, sagte ich jetzt zum dritten Mal. In so einen Betrug willige ich nie und nimmer ein. Wir sind vor Gott und der Gesellschaft verheiratet und vor allem vor unseren Familien, sagte er und sprang auf. Wie du weißt, Camillo, wurde Scheidung hierzulande erst im 21. Jahrhundert legal, als ich schon 84 war und mit diesem Recht nichts mehr anfangen konnte. Davor konnte man eine Ehe vor dem Gesetz nur dadurch lösen, dass man sie mit Winkeladvokatentricks für ungültig erklären ließ, wofür man dem Standesbeamten Unfähigkeit nachweisen musste, zumeist aufgrund von Missverständnissen beim Wohnsitz der Ehepartner. Das war einfach, sofern die Eheleute sich einig waren. Man brauchte bloß zwei Zeugen, die zum Meineid bereit waren, und einen verständnisvollen Richter. Fabian war nicht einmal bereit, darüber nachzudenken. Ihm schien die Idee im Kern empörend und ihre Umsetzung eine Schande. Am Ende willigte Fabian ein, dass wir uns eine Auszeit nahmen, bis sich die Gemüter wieder beruhigt hätten. Er musste sowieso nach Argentinien, wo er 900 Kühe auf einer Farm in Patagonien befruchten sollte, für eine Mischzüchtung aus Holstein, Jersey und Montbéliard-Rindern. Er werde mehrere Wochen unterwegs sein und ich würde Gelegenheit haben, wieder zur Vernunft zu kommen. Zum Abschied küsste er mich auf die Stirn und bat meinen Bruder, bis zu seiner Rückkehr auf mich aufzupassen, damit ich nicht noch mehr Dummheiten machte. Mein Bruder rief Julian auf dem Gut meiner Schwiegereltern an. »Sie kommen besser sofort nach Sacramento, junger Mann. Wir müssen reden«, wies mein Bruder ihn an, mit einem drohenden Unterton, der keinen Aufschub duldete. Julian Bravo einschüchtern zu wollen, war aussichtslos. Er hatte sein Leben über Jahre im Krieg riskiert, liebte halsbrecherische Sportarten, sprang irgendwo über dem Amazonas im Fallschirm ab, surfte in Portugal auf den höchsten Wellen der Welt, kletterte ohne Seil auf die schroffsten Gipfel der Anden. Er tanzte mit dem Tod. Seine Waghalsigkeit sollte ihn fast zwangsläufig zu dreckigen Geschäften verleiten, aber das erst später, als die Mafia ihn rekrutierte. Zu der Unterredung mit meinem Bruder kam er nicht aus Furcht, sondern weil unsere gemeinsame Nacht ihn berührt hatte und ihm nicht aus dem Kopf ging. Mit dem ersten Zug am nächsten Morgen traf er in Sacramento ein und blieb die ganze Woche, bis er wieder ins Hotel Bavaria und zu seinem Wasserflugzeug auf dem See musste, um die Dänen zurück in die Zivilisation zu bringen. Ich verbrachte diese Tage mit Julian in einer geheimen Orgie. Die Zeit, in der wir zusammen waren und die Nächte, in denen ich an seinen Körper geschmiegt schlief, reichten aus, um alle meine Zweifel zu zerstreuen und in mir eine Schwärmerei auszulösen, wie bei einem Teenager. Ich begab mich in die schwere See dieser Liebe und ordnete mich ihm dabei so vollständig unter, dass es mir heute im Licht der zurückliegenden Jahre unbegreiflich erscheint. Ich hatte den Verstand verloren und jede Gelassenheit. Nichts war mir mehr wichtig, außer mit ihm zusammen zu sein. Er kam mich besuchen, wann immer seine Arbeit es zuließ. Nach dem Krieg war er eine Weile Linienmaschinen geflogen, bis er sich das Wasserflugzeug hatte kaufen können, mit dem er Passagiere und Güter an Orte brachte, wo es keine Landebahnen gab. Es war eine malerische gelbe Maschine, mit der er überall in Südamerika für Privatleute arbeitete. Der Süden unseres Landes galt mittlerweile als Paradies für Angler und Vogelliebhaber. Deshalb kam er häufiger mit Kunden her. Ich glaube, meine blinde Unschuld verwirrte ihn. Er konnte sich nicht von mir losmachen, wie er das vielleicht vorgehabt hatte, und fand sich gefangen im Spinnennetz einer Liebe, die nicht zu seinem Abenteurerleben passte. Ich klammerte mich an ihn mit der Verzweiflung einer Verwaisten und weigerte mich, den Berg aus Hindernissen wahrzunehmen, der sich vor mir auftürmte. Aber dass er seinen Widerstand schließlich aufgab, lag nicht an mir, sondern an Juan Martin. Julian erfuhr von meiner Schwangerschaft bei einem seiner Besuche und fragte als erstes, ob es von Fabian sei. »Wie das? Ich habe ihn seit 5 Monaten nicht gesehen«, sagte ich gekränkt. Rot vor Zorn stapfte er im Zimmer auf und ab und beschuldigte mich, ich hätte das mit Absicht getan. Wenn ich mir einbildete, er würde sich auf diese Art einfangen lassen, dann hätte ich mich geschnitten. Er werde seine Freiheit niemals aufgeben und immer so weiter, bis ihm plötzlich auffiel, dass ich völlig verschreckt in einem Sessel kauerte und weinte. Als wir uns nach einer Weile beide etwas beruhigt hatten, schenkte Julian sich einen Whisky ein und gestand mir, dass er sich in seinen annähernd 30 Jahren voller Liebesabenteuer auf 4 Kontinenten niemals in der Zwickmühle gesehen hatte, Vater zu werden. Ich glaubte, wenn Fabian die Neuigkeit hörte, dann würde er es sich anders überlegen. Warum sollte er mit einer Frau verheiratet bleiben, die von einem anderen schwanger war? Also verabredete ich mich mit ihm in einer Konditorei in Sacramento, um mich mit ihm zu einigen. Ich war nervös, wappnete mich dafür, mit ihm zu streiten. Aber er entwaffnete mich sofort, als er mich beim Eintreten an beiden Händen fasste und mir einen Kuss auf die Stirn gab. »Er sei so froh, mich zu sehen«, sagte er. »Ich hätte ihm sehr gefehlt.« Während wir auf unseren Tee warteten, sprachen wir über Belangloses, brachten uns auf den neuesten Stand über unsere Familien und ich erzählte ihm, dass Tante Pia unter Bauchschmerzen litt und sehr schwach war. Weil Jaimas Rituale und ihre Medizin nicht anschlugen, würde Tante Pia zur Untersuchung nach Sacramento ins Krankenhaus kommen. Es folgte ein unbehagliches Schweigen, das ich nutzte, um ihn, unvermittelt, mein Gesicht halb hinter der Teetasse verborgen, über meinen Zustand in Kenntnis zu setzen. Überrascht sprang er auf, in seinen Augen tanzte ein hoffnungsfrohes Lächeln. Aber noch bevor er fragen konnte, versicherte ich ihm, dass er nicht der Vater war. »Du bekommst ein uneheliches Kind«, sagte er leise und ließ sich zurückfallen auf seinen Stuhl. »Das hängt von dir ab, Fabian. Rechne nicht damit, dass unsere Ehe annulliert wird. Du kennst meine Meinung dazu.« »Das ist keine Frage von Prinzipien, sondern von Boshaftigkeit. Du willst mir schaden. Na schön, ich werde dich nicht noch einmal darum bitten. Aber du musst mir die Hälfte von unserem Besitz geben. Obwohl mir eigentlich alles zustehen würde, weil ich seit unserer Hochzeit für dich aufgekommen bin. Und was auf unserem gemeinsamen Sparkonto ist, habe ich verdient. Es gehört mir.« »Wieso glaubst du, wenn du gehst, hättest du ein Anrecht auf irgendetwas?« »Ich werde das einfordern, Fabian. Notfalls vor Gericht.« »Frag deinen Bruder, was dabei herauskommt. Ist er nicht Anwalt?« »Die Konten bei der Bank laufen auf meinen Namen, genau wie das Haus und alles andere, was wir haben. Meine Absicht ist nicht, dir zu schaden, wie du sagst. Ich will dich beschützen, Violetta.« »Wovor?« »Vor dir selbst. Du bist nicht bei Sinnen. Ich bin dein Mann. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich werde dich immer lieben. Ich kann dir alles verzeihen, Violetta. Es ist noch nicht zu spät für eine Versöhnung. Ich bin schwanger. Das macht nichts. Ich bin bereit, dein Kind aufzuziehen, als wäre es von mir. Lass mich dir helfen. Ich flehe dich an. Ich sah Fabian erst 1,5 Jahre später wieder. José Antonio bestätigte, dass ich nicht sehen würde von dem Geld, auf das ich ein Anrecht zu haben glaubte. Ob ich überhaupt etwas bekäme, hinge vom guten Willen meines Mannes ab. Die nächsten Monate verbrachte ich zwischen der Wohnung meines Bruders und dem Büro und sah außer ein paar Kunden von Casas Rusticas niemanden. Telefonisch sagte ich meinen Tanten, den Rivas, Josephine und Teresa Bescheid. Alle gratulierten mir, außer meinen Tanten, die schon sehr gelitten hatten, als sie hörten, dass ich mich von Fabian getrennt hatte und für die diese Nachricht der nächste Tiefschlag war. Ihr einziger Trost bestand darin, dass wir uns fern der Familie und der Klatschsucht der Hauptstadt befanden. »Kindchen, um Himmels Willen, in unserer Familie hat es doch nie Bastarde gegeben«, sagte Tante Pia unter Tränen. »Es gibt Dutzende, Tante Pia, aber sie stammen von den Männern der Familie, deshalb zählt niemand nach«, erklärte ich ihr. Als man meinen Bauch zu sehen begann, hielt ich mich halb versteckt, um Fabians Familie und unseren gemeinsamen Bekannten aus dem Weg zu gehen. Mein Sohn kam am selben Tag im Krankenhaus von Sacramento zur Welt, an dem Tante Pia dort für eine Reihe von Untersuchungen eingeliefert wurde. Dadurch konnte ich auf den Beistand meiner geliebten Tanten und auf den von José Antonio bauen, der sich als mein Ehemann ausgab. Miss Taylor und Teresa kamen nicht, weil die Frauen gerade ihr Recht zur Teilnahme an der Wahl von Präsident und Parlament erstritten hatten. Teresa hatte jahrelang dafür gekämpft und der Sieg fand sie im Gefängnis, wo sie wieder einmal wegen Unruhestiftung und Aufruhr zum Streik gelandet war. Sie kam noch in derselben Woche frei und konnte das Frauenwahlrecht tanzend auf der Straße feiern. Julian war gerade in Uruguay unterwegs und erfuhr eine Woche später davon, als das Kind bereits getauft und auf dem Standesamt auf den Namen Juan Martín Bravo del Valle eingetragen war. Ich nannte ihn Juan zu Ehren von Patrick Quiroga, damit der ihn ein Leben lang beschützte, und Martin hat mir schon immer gut gefallen. Das Kind veränderte Julian. Er hätte nicht vermutet, dass er ein Alter erreicht hatte, in dem er sich nach Weitergabe sehnte. Sein Sohn verkörperte Kontinuität. Durch ihn bekam er die Möglichkeit, noch einmal neu zu leben. Ihm würde er Chancen eröffnen, die er selbst nicht gehabt hatte, würde eine vollständigere Version von sich selbst schaffen. Julian wollte Juan Martin dazu erziehen, eine Fortsetzung seiner selbst zu sein, kühn, beherzt, abenteuerlustig. Einer, der das Leben liebte und ein freier Geist, diesmal jedoch mit innerer Gelassenheit. Er selbst war dem Glück von klein auf nachgejagt, aber stets entwischte es ihm im letzten Moment, wenn er schon glaubte, er bekäme es zu fassen. So ging es ihm auch mit seinen Unternehmungen. Immer gab es ein Stück weiter noch etwas Reizvolleres. Nichts genügte ihm, weder seine Auszeichnungen als Kriegsheld noch die als Reitchampion, weder sein Flugzeug noch der Erfolg, den er in allem hatte, was er anfing, weder seine Tenorstimme noch dass er, wo immer er war, zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wurde. Selbst in seiner Zuneigung und seinen Liebesbeziehungen war er ständig auf der Suche nach etwas Besserem. Er hatte keine Familie, sagte sich von seinen Freunden los, sobald sie für seine Zwecke nicht mehr taugten, verführte Frauen aus Sammelleidenschaft und verließ sie, weil ihm eine andere, reizvollere über den Weg lief. Deshalb wünschte er sich für Juan Martin innere Gelassenheit. Sein Sohn sollte nicht unter dieser ständigen Anspannung stehen. Er würde ein zufriedener Mensch werden. Darum würde er sich kümmern. Wir zogen in ein kleines Haus in der Altstadt von Sacramento, wo uralte Bäume standen und Wildrosen wie verwunschen auf den Gehwegen wuchsen. Selbst im Winter, trotz des Regens und der nebligen Tage, Julian begann, seine Kunden nach Aufenthaltsort auszusuchen, damit er nicht zu lange fort war und Zeit mit seinem Sohn verbringen konnte. Als wir anfingen, wie eine Familie zusammenzuleben, heuerte Julian mich an, damit ich ihm half, sein kleines Unternehmen für Lufttransporte vernünftig zu führen. Wie er lachend einräumte, war er selbst außerstande, 2 und 2 zusammenzuzählen. Wir führten 2 Kundenlisten, eine offizielle und eine nur für uns. In der ersten, die von der Finanzbehörde und bisweilen auch von der Polizei überprüft wurde, standen die Einzelheiten zu jedem Flug, Datum, Landeorte, Entfernungen, Passagiere und Fracht. In der zweiten schrieben wir auf, was wir über die einzelnen Passagiere wussten, wo genau sie zu- und ausgestiegen waren und wann. Es handelte sich um Juden, die den Holocaust überlebt hatten und von fast allen Ländern in Südamerika abgewiesen worden waren, die über unkontrollierte Wege ins Land kamen und sich mit der Unterstützung von Sympathisantengruppen oder mit Hilfe von Bestechung dauerhaft niederließen. Nach Kriegsende waren viele 100 Deutsche ins Land gekommen und mit offenen Armen von der hiesigen Nazi-Partei empfangen worden, die nach der deutschen Niederlage ihren Namen, nicht aber ihr Weltbild hatten ändern müssen. Hin und wieder waren allerdings Verbrecher darunter, die wegen ihrer Untaten angeklagt und vor der Justiz in Europa auf der Flucht waren. Und Julian kümmerte sich gegen die entsprechende Bezahlung darum, sie mit seinem Flugzeug ins Land zu schmuggeln. Ob Juden oder Nazis, Julian war das egal, solange sie zahlten, was er verlangte. Mir war versichert worden, solange ich Juan Martin stillte, könne ich nicht noch einmal schwanger werden. Aber wie sich herausstellte, war das noch so ein landläufiger Unsinn. Diesmal nahm es Julian besänftigt durch den Einfluss seines Sohnes ohne Toben auf, stellte aber unmissverständlich klar, dass es das letzte Kind sein würde. Er habe nicht vor, Kind um Kind zu bekommen. Er sitze ja schon mit dem einen in der Falle der Verantwortlichkeiten und sei seiner Freiheit beraubt. In Wahrheit war Julian genauso frei wie zuvor. Ich sträubte mich nie gegen seine Reisen. Und dass er in der Falle saß, kommt mir auch übertrieben vor, weil er sehr wenig zu dem beitrug, was die Familie brauchte. Er ging bei uns ein und aus wie ein hilfsbereiter, entfernter Verwandter. Ohne zu zögern gab er Geld für den neuesten Fotoapparat aus oder schenkte mir Schmuck, aber die Strom- und die Wasserrechnung bezahlte er nicht. Ich übernahm die laufenden Ausgaben genauso, wie ich das in meiner Ehe getan hatte. Und es machte mir nichts aus, weil ich genug verdiente. Aber bei Fabian hatte ich eine Lektion gelernt, die ich nie mehr vergessen sollte. Es reicht nicht, Geld zu verdienen. Man muss auch wissen, wie man damit umgeht. Heute scheint mir das unstrittig, aber in meiner Jugend war das etwas Neues. Wir Frauen wurden ausgehalten. Erst vom Vater, dann vom Ehemann. Und sofern wir selbst etwas besaßen, einerlei ob ererbt oder selbst erwirtschaftet, brauchten wir einen Mann, der es verwaltete. Über Geld zu sprechen, welches zu verdienen oder gar es anzulegen, galt als unweiblich. Ich erzählte Julian nie, wie viel ich zur Verfügung hatte und wofür ich es ausgab. Ich hatte meine eigenen Ersparnisse und machte Geschäfte, ohne ihn zu Rate zu ziehen oder ihn zu beteiligen. Dass wir nicht verheiratet waren, gab mir eine Freiheit, die sonst unmöglich gewesen wäre. Eine verheiratete Frau konnte ohne das Einverständnis und die Unterschrift ihres Mannes kein Bankkonto eröffnen. Und weil das in meinem Fall Fabian gewesen wäre, liefen alle meine Konten auf den Namen von José Antonio. Tante Pia starb bei mir zu Hause. Ruhig und fast ohne Schmerzen, dank einer wunderwirksamen Pflanze, die Jaima, die Heilerin, uns gegeben hatte. Torito baute sie im Garten an, weil sie gegen viele Beschwerden half. Und nach Jaimas Unterweisung wurden Samen und Blätter fachkundig verarbeitet. Facunda backte daraus Kekse, die sie mir mit dem Zug schickte. Und als es mit Tante Pia zu Ende ging und sie nichts mehr zu sich nehmen konnte, bereitete Torito eine Tinktur zu, die ich ihr mit einer Pipette unter die Zunge träufelte. In ihren letzten Tagen schlief Tante Pia fast nur noch, und in ihren wenigen wachen Momenten bat sie darum, dass wir ihr Juan Martin brachten. Sonst erkannte sie niemanden mehr, nur noch das Kind. Mit der Geburt von Juan Martin hatten wir beschlossen, in der Gesellschaft als Mann und Frau aufzutreten. Auch wenn uns sattsam bewusst war, dass man sich hinter unserem Rücken das Maul zerriss. Genau wie José Antonio es mir prophezeit hatte, wurde ich aus bestimmten Kreisen verbannt. Die Ehefrauen seiner Bekannten empfingen mich nicht mehr. Und wir verloren zwei Kunden, die sich weigerten, mit mir im Büro zu verkehren. In einen der Clubs in der Stadt zu gehen, versuchte ich erst gar nicht, weil man mir womöglich den Zutritt verwehrt hätte. Natürlich duldete mich niemand aus der deutschen Kolonie, schon gar nicht jemand von den Schmidt-Englers. Julian hingegen bewegte sich überall. Er war frei von Schuld. Die Untreue, die Konkubine, die Frau auf Abwägen, die dreist genug war, schwanger von ihrem Liebhaber daher zu stolzieren, das war ich. Keine Bange, über kurz oder lang wird Fabian wieder heiraten und seine eigene Familie haben wollen. Dann serviert er dir die Annullierung auf dem Silbertablett, sagte Julian. Sein unwiderstehlicher Charme öffnete uns Türen. Er musste nur eine seiner Abenteuergeschichten zum Besten geben oder ein romantisches Lied aus seinem reichen Repertoire anstimmen, und schon scharte sich das Publikum um ihn. Die Anziehungskraft, die er auf Frauen ausübte, schmeichelte mir, denn ich war die Auserwählte. Während ich mit meiner Tochter schwanger war, bildete ich mir weiterhin ein, eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zu erleben, obwohl es deutliche Zeichen gab, dass Julian von mir ernüchtert und mit dem eigenen Leben unzufrieden war. Ich glaube, nur Juan Martin hielt ihn noch zu Hause. Der Junge war inzwischen 2 Jahre alt und sein Vater bereits dabei, einen Mann aus ihm zu machen, wie er das nannte. Was auch bedeutete, dass er ihn mit dem Wasserschlauch jagte, ihn an einem dunklen Ort einsperrte, ihn durch die Luft wirbelte, bis er sich erbrach und ihm einen Tropfen Chilisauce auf die Lippen träufelte. »Männer weinen nicht«, lautete sein Motto. Juan Martins Spielzeug bestand aus Plastikwaffen. Torito schenkte ihm ein Kaninchen, das bei uns blieb, bis sein Vater von einer Reise zurückkam und es verschwinden ließ. Männer spielen nicht mit Kaninchen. Wenn er ein Haustier will, kaufen wir ihm einen Hund. Während ich dicker wurde, bandelte er vermutlich mit einer oder mit etlichen anderen Frauen an. Er wirkte gelangweilt und ungeduldig, verlor schnell den Kopf, brach Schlägereien mit anderen Männern vom Zaun, weil es ihm Spaß machte, Schläge auszuteilen und einzustecken, setzte Geld auf Pferde, bei Autorennen, beim Billard, beim Roulette und jedem anderen Glücksspiel, das ich ihm bot. Aber unvermittelt verwandelte er sich dann zurück in den zärtlichsten und hilfsbereitesten Gefährten, überhäufte mich mit Aufmerksamkeiten und Geschenken, spielte mit Juan Martin wie jeder andere Vater. Wir fuhren zu dritt zum Picknicken, badeten im See. Dann ebbte mein Groll ab und ich war wieder vorbehaltlos verliebt. Notgedrungen lernte ich, mich rauszuhalten, wenn Julian durchdrehte. Es sei denn, ich musste das Kind vor ihm schützen. Wenn ich ihm gegenüber andeutete, dass er zu viel trank oder mehr Geld setzte, als er sollte, kassierte ich eine Litanei aus Verwünschungen und hinterher, wenn wir allein waren, Prügel. Er traf mich nie im Gesicht, sah sich vor, dass er keine Spuren hinterließ. Wie die Gladiatoren gingen wir aufeinander los, weil mein Zorn größer war als die Angst, die mir seine Fäuste einjagten. Aber es endete doch immer damit, dass ich am Boden lag und er sich entschuldigte und sagte, er wisse nicht, was in ihn gefahren sei. Ich würde ihn provozieren und er dann ausrasten. Nach jeder dieser Schlachten, in denen ich mir schwor, ihn ein für allemal zu verlassen, lagen wir uns in den Armen. Unsere feurigen Versöhnungen hielten eine Weile, bis er erneut aus irgendeinem nichtigen Anlass explodierte, als würde er seinen Zorn in einem Druckbehälter sammeln und brauchte dann plötzlich ein Ventil. Aber zwischen diesen widerlichen Ausbrüchen konnten wir glücklich sein. Und sie brachten auch nicht immer Prügel mit sich. Die meisten Verletzungen waren verbal. Julian besaß die seltene Gabe, die empfindlichsten Stillen seiner Gegner zu erraten. Er griff mich dort an, wo es am meisten wehtat. Niemand wusste etwas von diesem hinterhältigen Krieg. Noch nicht einmal José Antonio, den ich jeden Tag im Büro sah. Ich schämte mich dafür, dass ich Julians Gewaltausbrüche ertrug und noch mehr dafür, dass ich sie ihm verzieh. Ich war gefangen in meinem Begehren und dem Glauben, ohne ihn wäre ich verloren. Wie sollte ich allein mit zwei Kindern klarkommen? Wie weiterleben mit der Schmach der sitzengelassenen Geliebten? Ich hatte meine Ehe zerstört und der Welt die Stirn geboten, um mit Julian zusammen zu sein, und sträubte mich dagegen, dass die von mir selbst geschaffene Legende ein Irrtum war. Am Tag, als meine Tochter geboren wurde, rauchte der Vulkan bei Sonnenaufgang und war bis zum Fuß verschneit. Noch benommen sah ich ihn durchs Fenster meines Krankenhauszimmers mit seiner Feder aus Rauch, mit seinem weißen Umhang majestätisch in der Ferne vor dem saphirblauen Himmel stehen und beschloss, dass das Mädchen Nieves heißen würde. Julian willigte mir zuliebe ein, obwohl er sie lieber Leonora genannt hätte, nach seiner Mutter. Aber das erinnerte mich an die Kuh der Rivas. Julian überschlug sich mir gegenüber mit Aufmerksamkeiten. Vielleicht, weil er mich mehr liebte, als ich dachte. Vielleicht, weil er fürchtete, wenn mir etwas zustieße, würde er allein mit zwei kleinen Kindern dastehen. Josephine Taylor ließ sich von der Schule, wo sie unterrichtete, für 2 Wochen beurlauben, um mich im 1. Monat zu unterstützen. Und wir nutzten die Zeit und brachten uns auf den neuesten Stand über das, was sich in unserem Leben seit unserer letzten Begegnung ereignet hatte. Ich erfuhr, dass Teresa stets ein Köfferchen mit Kleidung und Waschzeug fürs Gefängnis bereithielt, weil sie dort regelmäßig wegen Aufruhrs oder als Sympathisantin der im Untergrund agierenden kommunistischen Partei landete. Nachdem sie über Jahre für das Frauenwahlrecht gekämpft hatte, fand Teresa noch immer genug, wofür sich zu streiten lohnte. Es gebe noch jede Menge zu tun, sagte Miss Taylor. Die Liste der Forderungen von Frauen war lang, darunter viele, die mir selbst nie in den Sinn gekommen waren. In 2 Wochen würden Frauen zum 1. Mal die Möglichkeit haben, sich an der Wahl des Präsidenten zu beteiligen. Teresa ging von Tür zu Tür, um zu erklären, was dafür zu tun war. Denn nichts würde sich ändern, wenn wir unser neues Recht nicht wahrnahmen. Ich hatte mich noch nicht einmal in die Wählerliste eingetragen. Josephine war zu einer beleibten Matrone geworden, kleidete sich wie eine Missionarin, hatte graues Haar, feine Fältchen und winzige rote Äderchen im Gesicht. Aber sie besaß noch dieselben blauen Knopfaugen und war dasselbe Energiebündel wie in jungen Jahren. José Antonio kam jeden Tag zu Besuch unter dem Vorwand, nach mir zu schauen, obwohl er in Wahrheit nur die einzige Liebe seines Lebens treffen wollte. Schon im Alter von 8 Jahren zeigte sich deutlich, dass Juan Martín seinem Vater weder körperlich ähnelte, noch dessen Art geerbt hatte. Er war ein stiller Junge, konnte sich über Stunden mit sich selbst beschäftigen, war gut in der Schule, zurückhaltend und schreckhaft. Die ruppigen Spiele, mit denen sein Vater seine Männlichkeit zu wecken versuchte, jagten ihm panische Angst ein. Er litt unter Albträumen und Asthma, war allergisch gegen Pollen, Staub, Federn und Nüsse. Aber er war außergewöhnlich klug für sein Alter und entwaffnend sanftmütig. Mein Sohn wuchs in dem unerfüllbaren Streben nach väterlicher Anerkennung auf und im Wissen, dass nichts, was er tat, je genug sein würde. Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester, putzte Julian ihn oft runter. Alle Wesenszüge, die er sich an seinem Sohn gewünscht hätte, besaß Nieves. Nieves war vom ersten Augenblick an bildhübsch. Sie kam ohne Anstrengung zur Welt, mit einem puppenhaften Gesicht und offenen Augen, schreifreudig, reizbar und hungrig. Nach einem Jahr brauchte sie keine Windel mehr und watschelte wie eine Ente durchs Haus, zog Schubladen auf, verschluckte Insekten und knallte mit dem Kopf gegen Wände. Mit 6 galoppierte sie auf dem Pferd und stürzte sich kopfüber vom höchsten Sprungturm ins Schwimmbecken des Clubs. Sie war genauso unerschrocken und waghalsig wie ihr Vater. Sie war so hübsch, dass uns Unbekannte auf der Straße anhielten, um sie anzuschauen, und konnte einen derart um den Finger wickeln, dass mein Bruder darum bat, ihn nicht mit ihr allein zu lassen, weil Nieves auf die abwegigsten Ideen kam und er ihr nichts abschlagen konnte, wie das eine Mal, wo sie seinen Goldzahn haben wollte und José Antonio bei seinem Zahnarzt schließlich eine Kopie in Auftrag gab, die er ihr an einem Kettchen baumelnd schenkte. Sie sang mit einer heiseren und sinnlichen Stimme, die nicht zu ihrem Alter passte, und Julian brachte ihr sein Repertoire bei, um im Duett mit ihr anzugeben, darunter seine anzüglichsten Seemannslieder. Sie wuchs verwöhnt und selbstbezogen auf. Ich hätte ihr gern etwas Disziplin beigebracht, aber Julian machte jeden Ansatz zunichte. Sie bekam, was sie wollte, und ich einen Rüffel. Ich hatte meinen Kindern gegenüber nichts zu sagen. Bei Juan Martin war das auch nicht notwendig, aber Nieves hätte es gebrauchen können. Wir waren inzwischen so viele Jahre zusammen, dass man sich daran gewöhnt hatte, uns als Paar anzusehen. Und falls jemand unseren rechtlichen Status in Frage stellte, dann nicht dort, wo Julian es hätte hören können. Unsere Geschäfte gediehen, wir lebten gut und waren in der Gesellschaft akzeptiert, konnten Juan Martin und Nieves jedoch nicht auf die besten Schulen schicken, weil die katholisch waren. Materiell fehlte es uns an nichts, aber ich fühlte mich, als würde ich auf einem schlaffen Seil balancieren, könnte jederzeit abstürzen und die Kinder mit in die Tiefe reißen. Julian verschwand über Wochen, tauchte dann unangekündigt wieder auf, mal euphorisch und beladen mit Geschenken, mal erschöpft und niedergeschlagen, ohne dass er mir erklärte, wo er gewesen war und was er getrieben hatte. An Heirat war nicht zu denken. Trotz der Versprechen von Teresa Rivas, dass bald ein Scheidungsgesetz verabschiedet würde. Dass Fabian eine Freundin gehabt hätte, war nicht bekannt, und es bestand keine Hoffnung, dass er mir die Annullierung, wie von Julian prophezeit, auf dem Silbertablett präsentierte. Allerdings war mir die Legalisierung unserer Verbindung, die mich jahrelang umgetrieben hatte, inzwischen nicht mehr so wichtig, weil es immer häufiger vorkam, dass Paare sich trennten und sich neue zusammenfanden. Zudem begriff ich unterschwellig, dass es nicht gut für mich war, mich an Julian zu ketten. Unverheiratet besaß ich mehr Macht und Freiheit. Auch José Antonio hatte es mit dem Heiraten nicht eilig. »Der ist bestimmt schwul«, behauptete Julian, den nur schwer ertrug, weil mein Bruder die Quelle meiner Einkünfte und mein einziger Schutz gegen seine erdrückende Dominanz war. Was Julian als Pilot verdiente, war so unberechenbar wie ein Gewinn am Spieltisch. Hingegen flossen meine Einnahmen stetig, denn Casus Rusticas war gewachsen und streckte seine Tentakel inzwischen in andere Provinzen aus. Schon Jahre zuvor hatte ich José Antonio und Marco Kusanovic davon überzeugt, dass wir in einem Land wie dem unseren, wo die Winter stürmisch und die Sommer heiß sind, über Dämmplatten nachdenken sollten, wie sie in anderen Ländern längst üblich waren. Ich reiste in die USA, sah mir dort die Fabrikation von Fertighäusern an und wir übertrugen das auf Casas Rusticas. Ein Sandwich aus Steinwolle zwischen zwei Platten aus Pressspan. Aus den schlichten Holzhäusern für Saisonarbeiter, den Arbeitersiedlungen und Feriendörfern wurden beliebte Fertighäuser für junge Familien aus der Mittelschicht. Auch sie trugen unsere Handschrift. Weiße Wände, indigoblaue Fensterrahmen, Läden und Türen und Stroh auf dem Dach. Ende der 50er Jahre war Julian vermehrt mit mysteriösen Flügen nach Argentinien beschäftigt, die er in seinem zweiten Kassenbuch mit einem Code versah, den er mir nicht verriet, weil es dabei angeblich um etwas Militärisches ging. Diese parallele Buchführung, die der Untergang meines Vaters gewesen war, sollte mich in den Jahren meiner Beziehung zu Julian bis in den Schlaf verfolgen. Juan Perón war im Exil, zog von einem Land ins nächste und die Regierung, die an seine Stelle getreten war, setzte alles daran, sein Erbe auszulöschen und jede Form von Gegenwehr niederzuschlagen. Ich musste diese Codes nicht entschlüsseln. Mir war auch so klar, dass es bei Julians Flügen um Gelder aus Korruptionsgeschäften und Regierungsmitglieder ging, die im Verborgenen ihre Strippen zogen. Genauso häufig wie nach Argentinien flog er irgendwann auch nach Kuba und Miami, aber dabei galt keine militärische Geheimhaltung und er stritt sich mit mir darüber. Weil ihm sein Ruf als unerschrockener Pilot vorauseilte, heuerte die Mafia ihn an, die schon seit den 20er Jahren in Kuba operierte, im Schutz der Diktatur von Fulgencio Batista üppige Geschäfte machte, Casinos, Kabarets, Bordelle, Hotels und Drogenhandel betrieb und kräftig zur Korruption der Regierung beitrug. Julian transportierte Alkohol, Drogen und Mädchen und erfüllte noch andere, spendabel bezahlte Aufträge. Manchmal allerdings hatte er auch Waffen an Bord, die über dunkle Kanäle zu den Rebellen um Fidel Castro gelangten, die sich gegen Batista erhoben hatten. Das heißt, du arbeitest für beide Seiten. Ich will nicht wissen, was sie mit dir machen, wenn das rauskommt, sagte ich. Aber er versicherte mir, er gehe kein Risiko ein, er wisse genau, was er tue. Einmal begleitete ich ihn auf eine dieser Reisen und wie die Könige logierten wir im neu eröffneten Hotel Riviera, wohin uns ein paar angeberhafte, unterhaltsame und gastfreundliche Typen eingeladen hatten, die mich sogar mit Stapeln von Spielchips versorgten, damit ich mir im Casino die Zeit vertreiben konnte, während Julian irgendwas für sie erledigte. Dass sie zur Mafia gehörten, wurde mir erst Jahre später klar, als ich anlässlich seiner bombastischen Beerdigung ein Foto des berühmten Gangsters Lucky Luciano in einer New Yorker Zeitung sah. Ich verbrachte diese Tage in Havanna damit, dass ich beim Roulette setzte und verlor, mich dabei von der Bühne herab von Frank Sinatras Stimme umschmeicheln ließ, mich am Pool des Hotels sonnte, wo sich schöne Frauen in winzigen Badesachen kokett in Szene setzten, Pink Martinis im berühmten Nachtclub Tropicana trank, in mehreren Clubs zu den mitreißenden afrokubanischen Rhythmen tanzte, die gerade überall gespielt wurden, und mich von meinen Begleitern für eine Nacht verwöhnen ließ. Einer meiner Gastgeber, der eine Größe in der Welt des Verbrechens gewesen sein muss, lud mich zu einer Party in den Präsidentenpalast ein, wo Batista mich mit Handkuss begrüßte, während in den Straßen das Militär patrouillierte. Niemand ahnte, dass die Dauerorgie auf der Insel sehr bald zu Ende sein würde. Angesichts der Geldbündel, die Julian im Tresor verwahrte, weil er sie unmöglich, ohne Verdacht zu erregen, auf die Bank bringen konnte, schlug ich vor, er solle ein zweites Flugzeug anschaffen, ausschließlich für Urlaubs- und Geschäftsreisen, und dafür zuverlässige Piloten einstellen. Ein legales, sauberes und überaus lukratives Geschäft. Ich bot ihm an, die Hälfte der Investitionen aus meinen Ersparnissen zu bezahlen, sofern wir meinen Anteil als Teilhaberin notariell beurkunden ließen. Er wurde wütend, weil mir sein Ehrenwort nicht reichte, lenkte aber schließlich ein, weil die Idee ihm verführerisch vorkam. Die kommerzielle Fliegerei war von den vorhandenen Flughäfen abhängig, die man damals noch an einer Hand abzählen konnte. Aber ein Wasserflugzeug konnte überall eingesetzt werden, wo es ausreichend Wasser gab. Auf diese Weise entstand die private Fluggesellschaft Air Gaviota, die mit der Zeit etliche Maschinen anschaffen konnte und den größten Teil des Staatsgebiets abdeckte, wodurch ich, wie nebenbei, den Traum meines Vaters aus der Zeit vor meiner Geburt in die Tat umsetzte. Die Investition in Flugzeuge. Ich reiste jetzt häufig in die Hauptstadt, weil wir dort ein Büro eröffnen mussten. Bei uns ist ja alles zentralisiert. Und was nicht in der Hauptstadt geschieht, ist quasi gar nicht vorhanden. Aber Julian langweilte sich mit dem Unternehmen, kaum dass es reibungslos lief, weil es keine Aufregung bot und keine Gefahren. Routine war etwas für andere Piloten. Er war hinter Großtaten her. Unsere Einnahmen aber wurden offiziell verbucht und die Hälfte davon gehörte mir. Mit den Jahren verlor Julian nichts von seiner erstaunlichen Vitalität, konnte weiterhin trinken wie ein Loch, 40 Stunden am Stück ohne Schlaf fliegen und an einem einzigen Vormittag ein Springturnier reiten und mehrere Partien Squash spielen. Auch seine miesen Charakterzüge schliffen sich nicht ab. Ein kleiner Funke genügte und er explodierte. Aber er schlug mich nicht mehr. Ich kannte seine Geheimnisse und konnte ihm mächtig schaden. »Denk gut nach, Violetta. Wenn du mich verlässt, muss ich dich umbringen«, schrie er mich einmal an. »Du auch, Julian, denk du auch gut nach. Du wirst nämlich mehr als Drohungen brauchen, um mich zu halten«, schrie ich zurück. Wir vereinbarten einen unbefristeten Waffenstillstand und ich hielt mich mit Tabletten gegen Panikattacken und gegen Schlaflosigkeit über Wasser. Wovor ich Angst hatte? Vor Julians Gewaltausbrüchen, diesen Streitereien bis aufs Messer, bei denen die Kinder alles mitbekamen, so dass Juan Martin danach an Asthma und Migräne litt, davor, dass ich so schwach war und immer wieder in die Fallen tappte, die er mir stellte, bei unseren aufwühlenden Versöhnungen mitspielte und ihm verzieh. Ich hatte Angst davor, dass seine Missionen ihn ins Gefängnis brachten oder ins Grab, hatte Angst, dass die Behörden die parallele Buchführung entdeckten, Angst, dass an dem, was er verdiente, Blut klebte. Ich hatte Angst vor den Männern, die ihn mitten in der Nacht anriefen, und Angst davor, dass er, wenn er mit so vielen Verbrechern zu tun hatte, angesteckt würde von ihren Methoden. Julian dagegen hatte vor nichts und niemand Angst. Er lebte unter einem guten Stern, hatte schon so viele Jahre unbeschadet auf dem Vulkan getanzt. Er war unbesiegbar. In der Silvesternacht 1958 floh Fulgencio Batista zusammen mit seinen engsten Gefolgsleuten in zwei Flugzeugen und nahm 100 Millionen Dollar mit, um sich das Exil zu vergolden. In den letzten Tagen der Diktatur, als sich bereits abzeichnete, dass die Guerilleros nicht aufzuhalten waren, flog Julian zwischen der Insel und Miami hin und her und schaffte Flüchtlinge, Geld und das eine oder andere Mitglied der Mafia zusammen mit seinen Hübschen fort von Kuba. Im Handumdrehen besetzten die Revolutionäre die gesamte Insel und stellten politische Gegner ebenso an die Wand wie diejenigen, die sich während der Diktatur unrechtmäßig bereichert hatten. Entschlossen, die Korruption zu beenden und diesen Sündenpfuhl trocken zu legen. Und die Mafia gab ihre Bordelle und Casinos auf. Kuba lohnte sich nicht mehr. Julian schlug sein Hauptquartier in Hotels in Miami auf, aber ich weigerte mich, meine Arbeit bei Casas Rusticas und Air Gaviota, meinen Bruder, meine Bekannten, mein Haus und meinen Lebensstil in Sacramento zurückzulassen und stattdessen wie eine Touristin in dieser Stadt zu leben, wo ich niemanden kannte und wo die Kinder und ich allein sein würden. Das Beben im Jahr 1960 traf mich und meine beiden Kinder auf Santa Clara. Der Hof der Rivas war noch immer meine Zuflucht, mein Lieblingsort zur Erholung im Sommer, weit fort von Julian, der uns nie dorthin begleitete. Von den früheren Bewohnern von Santa Clara waren nur Tante Pilar, Torito und Facunda geblieben. Die Rivas waren schon einige Jahre tot und fehlten uns sehr. Zum Gedenken an Abel und Lucinda hatten die Bewohner von Nahuel eine Bronzetafel an der Bahnstation angebracht. »Schau sie dir an, Camillo. Sie müsste noch dort hängen, auch wenn die Bahnlinie stillgelegt ist und man heute mit dem Bus reist.« Der Hof gehörte Teresa als alleiniger Erbin. Aber weil sie ihn nicht hätte halten können, übernahm ich die laufenden Ausgaben. Und auch wenn ich das nie vorgehabt hatte, ging er irgendwann in meinen Besitz über. Die beiden Weiden waren an die Moros verpachtet, die Wein darauf anbauten. Wir hatten nur noch eine Kuh. Die Pferde und Maultiere waren durch Fahrräder und einen Pickup ersetzt worden und im Schweinestall wohnte eine letzte Muttersau, die Torito hätschelte wie eine Tochter, weil ihr Nachwuchs seine einzige Einkommensquelle war. Daneben gab es noch ein paar Hühner, Hunde und Katzen. Facunda verfügte über einen neuen Gasherd und zwei Lehmöfen, in denen sie ihre Kuchen und Empanadas backte, um sie in Nahuel und anderen Orten in der Gegend zu verkaufen. Den Ehemann, den Facunda angeblich hatte, habe ich nie zu Gesicht bekommen. Weil das nicht nur mir so ging, hielten wir ihn für erfunden. Ihre beiden Töchter zog sie mit der Unterstützung ihrer Eltern groß. Als die beiden klein waren, lebten sie bei den Großeltern und Facunda verdiente das Geld, bis sie auf eigenen Füßen stehen konnten. Die eine der beiden, Narcissa, bekam innerhalb von 5 Jahren 3 Kinder, die sich so wenig ähnelten, dass sie unmöglich denselben Vater haben konnten. »Die Kleine ist mir etwas zugänglich geraten«, seufzte Facunda, um die vielen Männer zu erklären, die ihre Tochter zu Ausflügen abholten und Narcissas Neigung, schwanger zu werden, ohne dass sich einer verantwortlich zeigte. Als nach dem Tod von Onkel Bruno das Haus halb verwaist war, holte Facunda ihre Tochter und die Enkelkinder zu sich und konnte so Narcissas Kinder großziehen, wie ihre Eltern das mit ihren Kindern getan hatten. An die Stelle der Väter, die diesen Kindern fehlten, trat Torito, der mit seinen Mitte 50 auch ihr Großvater hätte sein können. Facunda beweinte den Tod von Onkel Bruno wie eine Mutter. und ich beweinte ihn wie eine Tochter. Dieser Mann hatte mich zu Zeiten der Verbannung ins Herz geschlossen, gleich als wir auf seinen Hof kamen. Und genau wie Torito schenkte er mir seine bedingungslose Liebe. Facunda sollte ihm bis zu ihrem eigenen Tod 1997 jeden Samstag frische Blumen ans Grab bringen. Wir hatten ihn neben Tante Pia beigesetzt, da, wo du mich auch begraben sollst, Camillo. Ich will nicht verbrannt und dann irgendwo hingestreut werden. Besser sollen meine Knochen die Erde düngen. Inzwischen kann man die Toten in einer biologisch abbaubaren Kiste oder eingeschlagen in ein Tuch begraben. Hast du das gewusst? Das gefällt mir. Es ist sicher preiswert. Tante Pilar kam über Onkel Brunos Tod nicht hinweg. Sie sagte, sie seien wie Zwillinge füreinander gewesen. Aber lieber denke ich sie mir als Liebende. Sie, die immer ein Wunder an Tatkraft und Zuversicht gewesen war, kehrte sich nach innen. Stundenlang saß sie schweigend da, mit müßigen Händen und verlorenem Blick. Mehr als einmal hörte ich sie mit Onkel Bruno sprechen. Als ich einmal vorschlug, wir sollten in Santa Clara ein Telefon installieren, antwortete sie voller Überzeugung: Wenn so ein Apparat einen nicht mit den Toten verbinde, wozu er denn dann zu gebrauchen sei? In jenem Sommer kamen Teresa und Miss Taylor mit mehreren Ton und einem Papagei im Käfig, um eine Weile zu bleiben und sich auszulüften, wie sie sagten. In Wahrheit war Teresa wegen ihrer Aktivitäten für die kommunistische Partei in Einzelhaft gewesen. Und die 18 Monate in der Zelle hatten ihre Gesundheit ruiniert. Sie war dünn und grau, hustete keuchend und hatte Schwindelanfälle, bei denen sie ganz die Orientierung verlor. Wir holten sie vom Zug ab und Torito musste sie aus dem Waggon heben, so entkräftet war sie nach der langen Fahrt. Die beiden hatten mein Angebot abgelehnt, in einem der Flugzeuge von Air Gaviota zu reisen. In der Nacht nach dem Festessen, das Facunda ihnen zur Begrüßung bereitet hatte, erzählte mir Miss Taylor unter Tränen, dass Teresa nicht mehr lange leben würde. Sie hatte Lungenkrebs in sehr fortgeschrittenem Stadium. Für Juan Martin waren diese Wochen, die wir jedes Jahr auf Santa Clara verbrachten, das Paradies. Wie durch ein Wunder war er kuriert von seinen Allergien und dem Asthma und zog den ganzen Tag in der Sonne hinter Torito her, der ihm beibrachte, den Pickup zu fahren und die Ferkel zu hüten. Dann wieder war er über Stunden für uns nicht ansprechbar, lag lesend auf dem Boden im Vogelbauer. »Lass mich hierbleiben, auf Santa Clara, Mama«, bat er mich jedes Jahr wieder. Und ich erriet, wie der Satz weiterging. »Weg von Papa.« Mit der Pubertät hatte er alle Versuche eingestellt, Julian zu gefallen. Und aus der heftigen Bewunderung, die er als Kind für ihn empfunden hatte, war Beklemmung geworden. Er fürchtete sich vor ihm. Nieves hingegen hasste das Land. Einmal nannte sie Tante Pilar ihrem Vater gegenüber eine alte Schachtel und Torito einen zurückgebliebenen Ochsen, was Julian mit Gelächter bedachte. Doch obwohl sie so unverschämt und augenscheinlich hartherzig sein konnte, war meine Tochter bewundernswert. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie vor mir wie einen Vogel mit buntem Gefieder und rauer Stimme. Fröhlich, grazil, bereit, sich in die Lüfte zu schwingen und alles hinter sich zu lassen, schwerelos. Ihre Unerschrockenheit bewies sie am Tag des Bebens, der stärksten jemals auf der Erde gemessenen Erschütterung, die 10 Minuten dauerte, 2 Provinzen in Trümmer legte, Tsunamis auslöste, die bis nach Hawaii gelangten und ein Fischerboot auf einen Platz mitten in Sacramento spülten. Viele tausend Menschen verloren ihr Leben. Eine Tragödie, selbst für unser Land, wo wir daran gewöhnt sind, dass die Erde bebt und das Meer in Rage gerät. Das alte Haus auf Santa Clara schwankte eine Weile, ehe es in sich zusammenfiel, sodass wir noch den Papageienkäfig schnappen konnten auf unserer Flucht zwischen dichten Staubwolken, kreischenden Holzbalken und Brocken, die überall aus den Wänden brachen. Die Hunde heulten, draußen tat sich eine gewaltige Erdspalte auf und verschluckte mehrere Hühner. Wir konnten uns nicht auf den Füßen halten, alles drehte sich, die Welt stand Kopf. Das Beben wollte ewig nicht aufhören, und als wir endlich meinten, es sei vorbei, gab es einen weiteren heftigen Stoß. Dem folgte ein Knall. Dann sahen wir die Flammen. Der Gasherd war explodiert, und was vom Haus übrig war, brannte. Mitten in all dem Chaos, dem Qualm und der Todesgefahr, bemerkte Nieves, dass eine nicht bei uns war, Teresa. Ich sah meine Tochter nicht zu dem brennenden Haus laufen. Hätten wir sie gesehen, wir hätten sie aufgehalten. Ich weiß auch nicht, wie das alles vor sich ging. Ich weiß nur, dass wir sie Minuten später nach Torito rufen hörten. Uns aber nicht klar war, woher ihre Schreie kamen, und niemand dachte, sie könnte in dem Haus sein. Plötzlich erspähte ich durch den Rauch und den Staub mein Kind, das Teresa mühsam an den Kleidern mitschleifte. Torito war als erster bei ihr. Er packte die leblose Teresa mit dem einen, meine Tochter mit dem anderen Arm und schleppte sie mit seinen durch die Not noch gesteigerten Riesenkräften fort von dem brennenden Haus. Nieves war noch keine 10 Jahre alt. Dieser Tag und diese Nacht, die wir im Freien verbrachten, zitternd vor Kälte und Schrecken, gaben mir einen Eindruck vom Charakter meiner Tochter. Den hatte sie von ihrem Vater geerbt. Sie war aus seinem Heldenholz geschnitzt. Sie wusste nicht genau, wie sie das angestellt hatte, und antwortete auf unsere Fragen mit Schulterzucken, fand das alles nicht weiter bemerkenswert. Teresa war dem Tode nah. Für ihre vom Krebs geschwächte Lunge war der Brand zu viel, und sie starb wenige Stunden später in den Armen von Miss Taylor, der Gefährtin ihres Lebens. Nieves kam mit leichteren Verbrennungen auf dem Rücken davon. Ihre Beine und die Haare waren angesenkt, ihr Gesicht aber unversehrt und ihr Innerstes ohne Trauma. Das Erdbeben, das in die Geschichte eingehen sollte, war für sie kaum mehr als ein spannender Vorfall, von dem sie ihrem Vater erzählen wollte. Wir brachten sie noch am selben Tag zu Yaima, weil die Landstraße unpassierbar war und die Gleise sich verbogen hatten. Ins nächste Krankenhaus zu gelangen, war ausgeschlossen. In der Siedlung der Indigenen waren die Hütten auseinandergefallen, als hätte ein fürchterlicher Sturm sie umhergewirbelt. Die Luft hing voller Spelzen und Staub. Aber Opfer waren keine zu beklagen. Die Menschen waren ruhig, sammelten ihre spärliche Habe ein und trieben die Schafe und die erschrockenen Pferde wieder zusammen. Die Mutter Erde und die große Schlange, die in den Vulkanen wohnt, waren zornig geworden auf die Männer und Frauen. Aber der Geist des Ursprungs würde die Ordnung wiederherstellen. Man musste ihn bitten. Yaima unterbrach ihre Vorbereitungen der Zeremonie, um Nieves mit einem kurzen Ritual und ihren wohltuenden Salben zu behandeln. Nach Teresas Tod verabschiedete sich Miss Taylor von uns und reiste zurück nach Irland, wo sie seit 40 Jahren nicht gewesen war. Sie hatte vor, ihre seit Kindertagen verstreuten Geschwister zu suchen. Aber schon nach einer Woche überlegte sie es sich anders, weil sie sich in dem Land nicht mehr zu Hause fühlte und wir ihre einzige Familie waren, wie sie José Antonio in einem Telegramm schrieb. Mein Bruder antwortete mit einem einzigen Satz: Warte auf mich, ich hole dich ab. Er brachte sie auf einem Überseedampfer zurück, der von Hafen zu Hafen 29 Tage unterwegs war, und nutzte die Zeit, um ihr noch einmal zu sagen, es sei ein Fehler gewesen, seinen Antrag abzulehnen. Aber noch sei es nicht zu spät, den Fehler zu beheben. Und damit bot er ihr noch einmal den Ring mit den Granaten und Brillanten an, den er seit ewigen Zeiten verwahrte. Sie wandte ein, sie sei zu alt und zu traurig zum Heiraten, nahm den Ring aber schließlich an und steckte ihn ein. José Antonio war sehr diskret und hätte mir niemals Einzelheiten von dieser Überfahrt erzählt. Aber von Miss Taylor erfuhr ich, dass sie sich geeinigt hatten, die Ehe nicht zu vollziehen. Auf meinen fragenden Blick hin erklärte sie mir, sie hätten eine platonische Verbindung verabredet, so etwas wie eine gute Freundschaft. Der Keuschheitsvorsatz hielt bis Panama. José Antonio war 57 und sie 62. Die beiden lebten über 15 Jahre zusammen. Es waren für meinen Bruder die glücklichsten. Miss Taylor hatte Santa Clara von Teresa geerbt und José Antonio ersetzte das abgebrannte Haupthaus durch das Beste, was wir bei Casas Rusticas zu bieten hatten. Und ich kam weiter für die laufenden Kosten auf, die sehr gering waren. Torito hatte auf Santa Clara den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht. Es war seine Welt. Er hätte sonst nirgendwo sein können. Ich blieb meinem Vorsatz treu, jedes Jahr mindestens 2 Wochen auf dem Hof zu verbringen, selbst als mein Dasein aus den Fugen geriet. Die Bewohner der Gegend unterteilten ihr Leben in vor und nach dem Beben. Sie hatten fast alles verloren und brauchten Jahre, um ihre Habe zu ersetzen. Aber niemand dachte daran, fortzuziehen von dem Vulkan oder der geologischen Verwerfung, auf der wir lebten. Das Fischerboot blieb mitten auf dem Stadtplatz liegen als Erinnerung daran, dass nichts Menschengemachtes Bestand hat und alles in der Welt unsicher ist. José Antonio prägte einen Satz, der mir immer zu zynisch vorkam, um ihn zu wiederholen. Eine Katastrophe kurbelt den Immobilienmarkt an. Tatsächlich war die Nachfrage nach unseren Fertighäusern nie höher als damals, weil ganze Städte und Dörfer aus dem Nichts wieder aufgebaut werden mussten. Und es gab auch nie mehr Angebote für Grundstücke, auf denen wir unsere Siedlungen errichten konnten. Ich begann, mit meinem Ersparten Gold zu kaufen, weil die Inflation galoppierte und unsere Währung inzwischen so rasch an Wert verlor, dass Julian auf die Idee kam, Spielchips zu kaufen und sie in einem Casino in Las Vegas, das die gleichen verwendete, gegen Dollars einzutauschen. Den Coup wiederholte er 2-mal vor den Augen der Mafia, aber beim 3. Mal bekam er kalte Füße. Das Risiko, von Kugeln durchsiebt in der Mojave-Wüste zu enden, überstieg den Reiz der Gefahr. Unterdessen erhöhte sich der Wert meines Goldes im Keller der Bank ganz legal. Mein Bruder bekam als einziger mit, dass ich auf dem Weg war, reich zu werden, weil er den Zweitschlüssel zu meinem Schließfach besaß. Fabian Schmidt-Engler erschien eines Sonntags daheim, bei José Antonio, um ihn, wie er sagte, in einer vertraulichen Angelegenheit als Anwalt zu sprechen. Meinem Bruder hatte er stets leid getan, wegen seiner unglücklichen Entscheidung, mich zu heiraten. Deshalb wurde er freundlich empfangen. In der Gegend hatte eine große Gruppe von deutschen Einwanderern eine landwirtschaftliche Gemeinschaft gegründet und sie brauchten einen vertrauenswürdigen Anwalt, erklärte ihm Fabian. Über diese Colonia Esperanza waren widersprüchliche Gerüchte zu hören. Es hieß, Sie werde von einem flüchtigen deutschen Kriegsverbrecher geführt. Merkwürdige Dinge gingen dort vor. Sie glich einem Gefängnis, war umgeben von Stacheldraht und niemand kam rein oder raus. Fabian wischte das als Unsinn vom Tisch. Er kenne den Chef persönlich und sei mehrfach als Tierarzt dort gewesen. Die Bewohner würden in Frieden nach festen Prinzipien von Arbeit, Ordnung und Harmonie leben. Die Kolonie habe keine rechtlichen Schwierigkeiten, aber zuweilen müsse man sich mit den Behörden verständigen, die etwas zimperlich seien. José Antonio, dem das alles nicht geheuer war, redete sich damit heraus, dass sein Unternehmen ihm keine Zeit für anderes ließ. Beim Abschied fragte er wie nebenbei, ob Fabian sich das mit der Annullierung seiner Ehe noch einmal überlegt habe. »Da gibt es nichts zu überlegen«, antwortete Fabian. Allerdings wurde mein Ehemann einige Jahre später im Büro von Casas Rusticas vorstellig und bot die Annullierung zum Kauf an, weil er Geld für ein neues Labor brauchte. Man hatte herausgefunden, wie Sperma sich auf unbegrenzte Zeit einfrieren ließ, und das eröffnete nie geahnte Möglichkeiten auf dem Gebiet der tierischen und menschlichen Genetik. José Antonio verhandelte den Preis, setzte einen Vertrag auf, zahlte Fabian die Hälfte der Summe aus und überwies den Rest, als der Richter die Annullierung unterschrieben hatte. Dazu diente ein Teil meiner Goldmünzen. Als ich schon nicht mehr damit gerechnet hatte, wurde ich zu einer alleinstehenden Frau. Dritter Teil. Die Abwesenden. 1960 bis 1983. Wenn ich meine Vergangenheit anschaue, wird mir klar, dass ich Nieves viel früher verloren habe, als ich dachte. Meine Tochter war 14, als Julian entschied, sie solle statt der obligatorischen Sommerwochen auf Santa Clara ihre Ferien bei ihm verbringen. Er hatte die Versuche aufgegeben, aus Juan Martin einen Mann zu machen, also einen Mann nach seinem Ebenbild. Sein Sohn war ein linkischer jugendlicher Romantiker, der offensichtlich lieber Albert Camus und Franz Kafka las als die Playboy-Hefte, die sein Vater aus Miami mitbrachte und der mit einer Handvoll ähnlich grüblerischer Freunde über Marxismus diskutierte. In den darauffolgenden Jahren nahm Julian unsere Tochter mit auf Reisen, brachte ihr Autofahren bei und machte sie zu seiner Co-Pilotin. Nachdem er sie dabei ertappt hatte, wie sie rauchte und die Reste aus den Cocktailgläsern trank, versorgte er sie mit Mentholzigaretten und unterwies sie darin, sich beim Trinken zu mäßigen, obwohl er es selbst oft dabei übertrieb. Sehr früh trug Nieves aufreizende Sachen und machte sich wie ein Model zurecht, um mit ihrem Vater in Nachtclubs und Casinos zu posieren, wo sie gemeinsam am Spieltisch saßen, ohne dass jemand geahnt hätte, wie jung sie war. Ich lebte damals zusammen mit Juan Martin in der Hauptstadt, wo er Geschichte und Philosophie studierte. In den Augen seines Vaters war das Zeitverschwendung, zu nichts zu gebrauchen. Weil die Uni in der Hauptstadt war, hatte ich dort eine Wohnung gemietet, die wir uns teilten. Aber wir sahen uns selten. Ich verbrachte weiterhin viel Zeit in Sacramento und reiste häufig in die USA, um Nieves zu sehen. Mein Sohn war über lange Strecken allein. Julian drängte darauf, dass wir wieder zusammenlebten. Und ich zog schließlich um nach Miami. Ich tat das nicht wegen ihm, sondern um näher bei Nieves zu sein, die ohne einen Abschluss die Oberschule verlassen hatte, den ganzen Tag schlief, nachts verschwand und nie erreichbar war, wenn ich anrief. Sie hatte das letzte bisschen Respekt vor mir verloren und dafür die Kunst, mich mittels ihres Vaters zu demütigen, bis zur Vollkommenheit verfeinert. Ihn vergötterte sie. Ich war diejenige, die verhinderte, dass sie es sich gut gehen lassen konnte. Julian mietete eine etwas abgelegene Villa nicht weit vom Meer, mit einem Vorhang aus Palmen und einem Pool mit Wasserspielen und Lichtduschen, was zahlreiche Hausangestellte nötig machte. Eine Kopie mediterraner italienischer Architektur, getrimmt auf den Geschmack von Neureichen. Weitläufig ausufernd, mit handbemalten Fliesen auf den Terrassen, dunkelblauen Sonnensegeln und hitzematten Pflanzen in großen Keramikbottichen. Von außen sah die Villa nach rosa Torte aus und die Inneneinrichtung war genauso überkandidelt. Wir lebten geschlagene 24 Stunden zusammen, als Julian zwei Pappkisten voller Unterlagen auf den Tisch wuchtete und mich bat, ihm dabei zu helfen, den Inhalt zu bändigen. Da begriff ich, dass er mich nicht aus sentimentalen Gründen hatte bei sich haben wollen, sondern aus praktischen. Ich war von jeher seine Geschäftsführerin, Sekretärin und Buchhalterin gewesen. Diese Kisten enthielten alles Mögliche, von unbezahlten Rechnungen, Kassenbelegen, Adressen und Flugrouten bis zu handschriftlichen Notizen, deren Bedeutung sich auch ihm selbst nicht mehr erschloss. Beim Versuch, etwas Ordnung in dieses Tohuwabohu zu bekommen, bestätigte sich meine Vermutung, dass das meiste von dem, was mein Lebensgefährte unternahm, illegal war. Schwere, schwarze Aktentaschen voller Geldscheine kamen und gingen. Einige Schlafzimmer dienten als Waffenlager. Und Julian, der selbst nie eine Waffe trug, erklärte mir, das würde ihm alles nicht gehören. Er bewahre es nur auf für seine Freunde. Nach einer Woche stellte er seine Bemühungen ein, mir etwas vorzumachen, und erzählte mir von den Kubanern, die sich gegen Fidel Castros Revolution verschworen, von der Mafia, die das Verbrechen in Florida und Nevada kontrollierte, und von der CIA, die verhindern wollte, dass die Ideen der Linken in Lateinamerika an Boden gewannen. Es gibt fast in jedem Land auf dem Kontinent Guerilla-Bewegungen. Du wirst verstehen, dass man eine zweite Revolution wie die kubanische nicht durchgehen lassen kann, sagte er. Juan Martin sagt, die CIA würde den Kalten Krieg als Vorwand nutzen, um Demokratien zu stürzen und brutale Diktaturen einzurichten, in denen sich die Oberschicht bereichern kann und die Bevölkerung terrorisiert wird. Bei so viel Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Armut muss man sich nicht wundern, wenn der Kommunismus in unseren Ländern zündet. Das ist alles bedauerlich, kann uns aber egal sein. Juan Martin hat sich in ein Nest von Roten gesetzt, die ihm das Gehirn waschen. Du sprichst von der katholischen Universität, Julian. Schon möglich, aber dein Sohn ist ein Waschlappen. Er ist auch dein Sohn. Bist du da sicher? Sieht nicht danach aus. So wurden aus unseren Gesprächen im Handumdrehen unbarmherzige Schlachten. Wir konnten noch so harmlos anfangen. Wir endeten immer im Streit. Aus Gründen, auf die ich noch kommen werde, denke ich mit Bewunderung an Zoraida Abreu zurück. Zoraida, die mit 17 Schönheitskönigin in einem Wettbewerb von Ron Boricua geworden war, folgte Julian, als er nach Miami zog. Ich lernte sie kennen, weil sie mutig genug war, mich auf einen Drink in die Hotelbar des Fontainebleau einzuladen. Wir bestellten Cocktails und dann sagte sie mir auf den Kopf zu, sie sei seit 4 Jahren und 2 Monaten die Geliebte meines Mannes. Tut mir leid. Ich musste das loswerden. Ich kann so ein verlogenes Leben nicht führen. Willst du meine Erlaubnis? Nur zu, bedien dich, sagte ich. weil ich es sowieso nicht verhindern konnte und mich Julians Frauengeschichten damals schon nicht mehr kümmerten. Julian sagt, ihr seid noch zusammen, weil ihr euch nicht scheiden lassen könnt, würdet euch aber nicht mehr lieben. Wir sind nicht verheiratet. Wenn er dich heiraten will, kann er das jederzeit tun. Wir verbrachten eine Stunde in eigentümlicher Verbundenheit. Soraida erholte sich von der Überraschung und ihrem Zorn bei einem nächsten Drink und entschied, alles zu lassen, wie es war, und Julian nicht mit dem zu konfrontieren, was sie gerade erfahren hatte, weil sie ihn dadurch nur verlieren würde. Was sie wusste, konnte ihr vielleicht irgendwann nützlich sein. Dass er so tat, als wäre er verheiratet, war kein Schaden. Es hielt ihre Rivalinnen von ihm fern, und mir war es recht, dass er mit ihr beschäftigt war.